Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 239, dem einigermaßen vernünftigen Fußball-Podcast. Mein Name ist René. Außerdem begrüße ich heute Abend den Dennis. Ja, servus, hallo. Den Marvin. Hallo, beim leicht überdurchschnittlichen Fußball-Podcast. Beim leicht? Ja, naja, ist, ja, man kann auch geringfügig sympathisch oder wie auch immer die Kollegen aus Darmstadt uns dann noch weiter betitelt haben. Aber egal. Und außerdem dabei der Herr Basti. Mittlerweile wiederhole ich mich hier sogar meistens. Jetzt krieg ich es nicht mehr aus. Ja, wir haben es alle nicht so mit der Technik. Ja, vielleicht kurz vorweg, bevor wir zu dem Spiel kommen, wenn ich mich so ein bisschen anhöre wie so ein angeschossener Nasenbär, das liegt daran, dass ich mir am Wochenende irgendwie was eingefangen habe. Wahrscheinlich hat der Herr Ribéry mir einfach zu fest in die Nase gezwickt und jetzt werde ich nicht mehr los. Von daher bitte ich es zu entschuldigen, wenn ich mich so ein bisschen komisch anhöre. Ich versuche einfach, die anderen ein bisschen mehr reden zu lassen. Reden wollen wir am Anfang über dann doch ein ganz ansehnliches Spiel gegen die Hertha. Ich habe zwar letztens beim Rasenfunk gelernt, dass man nicht die Hertha sagt, sondern nur Hertha. Das ist mir aber schnurzpieps egal. Ich sage weiterhin die Hertha. Da möge sich jetzt bei allen irgendwie die Fußnägel aufrollen. Das geht mir gerade mal am Bobbes vorbei. Es war ganz ansehnlich mit eigentlich doch so ein bisschen Freak-Ergebnis. So ein 3-3, das erinnert mich sehr stark an das Spiel aus der letzten Saison, wo wir 4-4 gespielt haben. War schon nicht schlecht, ja. Okay. War schon spannend. Ja. Also Offensive, würde ich sagen, sitzt bei uns. Innenverteidiger sitzt für mich auch. Die Außen waren jetzt eher mal so die Lücken am Wochenende, oder? Ja, Čipka, wie es halt so ist. Wir machen ein gutes Spiel, macht einige gute Spiele und jetzt kam halt mal wieder der Ausfall, ne? Ja. Habe ich mir auch genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Da feierst du ihn nach dem Tor und dann denkst du, oh, dann erinnert er einen wieder daran, warum man nicht immer unbedingt so großer Fan von ihm war. Aber ich fand, dass es auch nicht nur er war, sondern das von Ibisevic, das Kopfballtor, das war ja, also, das war schon arg übel. Also, da war der, wie viel Platz hat er da? Also, der im 5-Meter-Raum steht da komplett blank. Das waren ja schon eher dann. Ja, das darf nicht passieren. Ja, da hast du auch gemerkt, da hatte nach der Einwechslung von Hector, der hatte ja, das war ein Moment, wo man gedacht hat, oh je, da schläft er. Ich hatte es dann auch im Fernsehen mir nochmal angeschaut. War wirklich so mal eine halbe Stunde richtig abgeschaltet. Halbe Sekunde mal richtig abgeschaltet. Und in der Zeit macht natürlich Ibisevic viel daraus. War natürlich den auch darfst du da so nicht, reingemacht. Den darfst du da so nicht so alleine lassen, das ist vollkommen klar. Aber ich fand schon, dass die Hertha das relativ clever gemacht hat, weil die von Anfang an immer versucht haben, über ihre rechte, also sprich unsere linke Seite, wo Očipka und Blum da unterwegs waren, da die Offensivläufe zu machen, weil die, glaube ich, schon aus den Spielen davor einfach sich das so als Schwachstelle so ein bisschen rausgeguckt haben. Očipka war halt einfach auch absolut offensiv, dann ist da hinten alles offen wie ein Schonto. Der kommt halt nicht schnell genug mit nach hinten wieder mit. Also das sehe ich ganz genauso. Also ich denke, das 2-2 von Ibisevic geht ganz klar eindeutig auf die Kappe von Očipka. Auf der linken Seite hat er, also da war er nicht präsent. Und das war offensichtlich, du hast schon gesehen, als sie über die linke Seite, über die rechte Seite, also beziehungsweise die linke Seite der Eintracht gekommen sind und Očipka überhaupt nicht am Platz war, dass das jetzt zu einem Tor führt. Das war halt sowieso auch eine Druckphase der Hertha, die ab der zweiten Halbzeit auch wirklich mit mehr Druck, mit mehr Zug zum Tor der Eintracht gespielt haben und du schon das Gefühl hast, okay, jetzt muss das halt auch irgendwo langsam passieren und dann ist es auch passiert. Also da muss ich sagen, sah Očipka wirklich, wirklich nicht gut aus. Aber ich meine, wir fangen ja jetzt mit dem 2-2 an. Aber was davor auch teilweise so offensiv war, auch von der Eintracht, das war sehr schön anzusehen. Ich erinnere hier an das 1-1 von Marc Fabian. Also das gefällt schon. Ich sag ja, also in der Offensive merkt man schon, wir haben da einiges an Qualitäten. Man muss auch dazu sagen, Danny Blum hat die Chance bekommen. Also Kovac hat in der Tat das gemacht, was er gesagt hat und hat so ein bisschen, also ein bisschen nur durchrotiert, gerade in den Offensiv-Außenbereichen hat da Blum mal eine Chance gegeben, der für mich noch so ein bisschen unauffällig war, aber du hast schon einfach gesehen, wir hatten einfach wesentlich mehr Torchancen oder Torschüsse. Wenn man sich jetzt mal die nackten Zahlen anguckt, hatten wir doppelt so viel Torschüsse wie die Hertha. Wir hätten halt wieder ein bisschen mehr draus machen können. Ich meine, das ist jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Wenn man jetzt mal sieht, in der vergangenen Saison hätten wir wahrscheinlich irgendwie nach so einer 2-1-Führung noch irgendwie 4-2-1 auf die Mütze gekriegt. wir haben da halt schon ein gutes Spiel abgeliefert, aber wir hätten halt auch einfach mal das Ding cleverer verwalten müssen und vielleicht dann doch einfach nochmal 2 Tore Vorsprung haben müssen. Fing natürlich auch unglücklich an, gerade auch diese blöde Elfmeter, muss man ja wirklich sagen. Da hat man gesehen, Seferovic sich natürlich auch extrem unglücklich angestellt. Ja. In der Situation, denke ich, ja, die Riesengefahr wäre es nicht gewesen, hätte nicht so reingestochert, hat sich da wirklich etwas ungeschickt angestellt. Ja. Und du hast völlig recht, es gibt Spiele, da wären wir komplett zusammengebrochen und da wäre gar nichts mehr gegangen. So haben wir ja dann doch auch gerade in der ersten Halbzeit dann nochmal einen richtigen, ja, 2 wirklich sehr, sehr sehenswerte Tore gemacht und dementsprechend, wie man es auch immer sagt, Alex Meyer war 45 Minuten nicht auf dem Platz und macht in der 45. Minute dies 2-1, war auch wieder eine Qualität, die brauchen wir. Und das ist, hat natürlich auch einen gewissen Zug dann wieder, wir konnten es nicht ganz in die zweite Halbzeit retten, sage ich jetzt mal. Da haben wir ja, Marvin hat es ja schon angesprochen, die Hertha hat eine sehr gute Phase und auch in der zweiten Halbzeit gehabt, gerade zu Beginn. Ist ein bisschen schade, aber trotzdem haben wir uns zumindest nicht komplett aufgegeben und sind nicht zusammengebrochen, nur weil im Endeffekt so ein blödes Foul hinten passiert ist. Ein Elfmeter, der natürlich auch sehr gut geschossen war. Radetzky war ja in der richtigen Ecke. Aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen muss man dann schon auch zufrieden sein. Ja, vor allen Dingen, wenn wir das Ingolstadt-Spiel haben wir auch verglichen mit dem Ingolstadt-Spiel von der letzten Saison. Das finde ich, das kann man jetzt hier wieder machen, weil gefühlt war das auch so, dass mit dem Ingolstadt-Auswärtsspiel zu Hause gegen die Hertha nach der Halbzeit die Saison letztes Jahr eingebrochen ist. Und da denkt man dann schon wieder dran. Ich habe dann gedacht, für mich hat sich das trotzdem wie ein Sieg angefühlt mit diesem Tor in der letzten Minute, wo du denkst, oh ja. Ja, die Hertha ist ja auch wahrscheinlich jetzt mal, und das klingt wahrscheinlich jetzt komisch, aber die Hertha war wahrscheinlich der erste ernstzunehmende Gegner, den wir diese Saison hatten im Nachklang. Weil was der Sieg gegen Schalke wert war, sieht man jetzt. Leverkusen, die strugglen auch noch. Ingolstadt ist auch nicht in der Saison drin und ja, da siehst du schon, dass das gegen Hertha war jetzt wirklich ein Test, wo du sagst, die haben vorher ihre Punkte geholt und jetzt hatten sie gegen uns trotzdem auch teilweise Probleme. Also ich war ziemlich erleichtert, dass man gesehen hat, die Eintracht kann ganz normal mithalten. Es war ein gutes Spiel, das muss man sagen, von beiden Seiten. Ja, ja, ich will es ja auch nicht in Abrede stellen. Ich sage nur, es wäre mehr drin gewesen. Ich habe im Vorfeld ja gesagt, mich würde so ein Unentschieden nicht so wirklich ärgern. Ich wäre da eigentlich irgendwie ganz zufrieden mit. So im Nachhinein muss ich meine Aussage da so ein bisschen revidieren. Also wenn man gesehen hat, was da alles möglich gewesen wäre, dann hätte ich mich schon gefreut, wenn da die 3 Punkte für uns stehen geblieben sind. Am Ende ist es, wie ich gesagt habe, extrem jammern auf extrem hohem Niveau. Ja, wir sind jetzt nach dem 5. Spieltag, also quasi einem Siebtel der Saison, sind wir mit 10 Punkten auf einer stabilen Position, haben damit quasi ein Viertel von unserem Saisonziel schon erreicht. Das ist jetzt, wenn man das mal so in Relation sieht, ist das eigentlich ganz ordentlich, ja. Also von daher. Ja, vor allen Dingen überleg, was die Leute erwartet haben. Also wir müssen immer dran denken, was hier für Abgesänge schon waren und was bei uns teilweise auch wieder nach dem Darmstadt-Spiel zu sehen war, was man aber uns auch, glaube ich, zugestehen muss. Also es ist ja so, dass die Eintracht, wir kennen die Eintracht, ich habe das bis wir wieder vertrauen können. Weil du denkst jetzt, gegen Ingolstadt war ich fest davon überzeugt, haben wir gewonnen. In die Hertha liegst du zurück, um dann wieder bereit zurückzulegen und denkst, naja, okay, jetzt ist doch wieder alles. Also dieses, dass du dieses, ich habe das immer noch in mir drin, zu denken, ach, okay, da ist die Eintracht wieder. Und umso überraschender ist es, dass die Eintracht jetzt tatsächlich jetzt mal über einen längeren Zeitraum diese Mentalität hat, zu sagen, wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Das haben wir unter Kovac schon Ende der letzten Saison gesehen, als wir gegen Mainz diesen unglücklichen Freischuss kassieren und das Ding trotzdem irgendwie 2-1 gewinnen. In Darmstadt legen wir zurück, Darmstadt kriegt noch einen Elfmeter, wir halten den Gewinn da 2-1. Du hast jetzt bei der Eintracht trotzdem manchmal das Gefühl, die brechen nicht wie auseinander, wie wo wir alle in Köln waren. Ich habe trotzdem, ich ziehe trotzdem die Vergleiche immer zu vergleichbaren Situationen aus dem letzten Jahr oder aus dem letzten Jahr. Das scheint ein gewisses Hinweg zu sein. Die Eintracht hat in Ingolstadt locker runtergespielt, die Eintracht ist gegen die Hertha zurückgekommen. Und wir müssen immer überlegen, wo die Eintracht herkommt, dass wir fast abgestiegen wären, dass ziemlich viel Chaos auch in der Kaderplanung war, finde ich immer noch. Und dafür macht die Eintracht es echt gut. Wir haben jetzt 2 Punkte aus pro Spiel geholt. Also ich war echt begeistert, dass die Eintracht nochmal zurückgekommen ist. Und gerade das Hector, das hat mich für ihn auch gefreut, damit er jetzt nicht komplett runterfällt. Ja. Eine herausragende. Er ist das Sinnbild im Endeffekt. Er ist auch das Sinnbild. Das ist eine herausragende Geschichte. Ich meine, erstmal Rebic mit der Flanke, auch wichtig, auch geil. Letzte Woche verletzt raus, ja. Und dann denkst du, oh meine Güte, jetzt kommt er hier wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig in Fahrt. Und da hat es den Marvin irgendwie wieder aus der Kurve geworfen. Hervorragend. Verdammt, was ist denn da heute los? Naja. Ja, aber er hat ja recht. Aber im Endeffekt hat völlig recht, genau. Ja, ich fand, genau. Also das Rebic, und ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben, Rebic könnte tatsächlich, wenn er mal länger fit sein sollte, auch ein Faktor sein. Er hat irgendwie was Besonderes, finde ich. Also er hat jetzt, glaube ich, schon also zwei Tore vorbereitet. Da unter Druck im Endeffekt, der Ball, die Situation war ja eigentlich schon kaputt. Der Ball war gerade, ich habe es mir, wie gesagt, nochmal im Fernsehen angeguckt gehabt. Live habe ich das gar nicht so wahrnehmen können, dass im Endeffekt aus Nichts, aus dem Stand, bringt er dann diese Flanke noch rein. Hector hält wunderbar den Kopf hin und ist eine super Geschichte, auch gerade wenn es ja so ärgerlich war, dass beim 2-2 sah er halt auch nicht gut aus. Da hat man schon gedacht, ach herrjemine, jetzt wird das wieder so ein Tag für ihn, der ja nicht positiv endet. Über die gelb-rote und rote Karte brauchen wir ja nicht weiter zu sprechen. Die Medien haben ja das wieder alles aufgebauscht ohne Ende. So freue ich mich total. Das war natürlich auch im Blog und alle natürlich Jubelschreie, war natürlich mega geil. Insbesondere, wenn du überlegst, dass kurz vorher, dann könnte man froh sein, dass Schieber für Ibisevic kam. Denn Ibisevic hätte wahrscheinlich den Ball etwas besser verarbeitet, der dann ja von Schieber frei vorm Tor eigentlich sinnlos draufgeköpft wurde und Radetzky da ja wirklich überhaupt keine Probleme hatte. Mit Ibisevic hätte das auch anders aussehen können und dann liegst du halt im Endeffekt nicht 3-2 mehr hinten, sondern 4-2 und dann ist die Sache, glaube ich, auch in der Zeit gelaufen. Ja, dann und das muss man natürlich sagen, schon super. Ja, also allein, dass sie sich da wieder rangekämpft haben und dann halt auch da den Ausgleich noch gemacht haben, wirklich in allerletzter Sekunde, das zeigt halt einfach schon, wie wir mit der ganzen Einstellung darum gehen. Ich glaube, man kann jetzt auch so langsam, bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie Kovac diese Saison durchgehen will. Er will, glaube ich, sehr viel auf offensiv gehen, über die Konter gehen. Deswegen liegen uns einfach auch Mannschaften, die von ihrer Seite versuchen, so ein bisschen das Spiel zu machen, eher, weil wir da natürlich auch mehr die Konterchance haben. Und ich glaube, er geht da einfach auch ganz stark weiterhin über diese Motivationsschiene, was ja auch in der letzten Saison schon sich gezeigt hat, dass es einfach so sein Ding ist. Habt ihr mich denn zu gehört? Dass man es nur darauf kann, ja? Also wenn Hector, du die Erfolgsgeschichte Hector, Marvin, da bist du rausgeflogen. Okay, also, ja. Nur die Gedanken zu Ende zu führen, was der René gesagt hat, dass sie einfach auf Konter spielen und dass du gegen eine Basti, dich rufen wir, glaube ich, auch nochmal neu an. Hier wird das ja auch gerade so ein bisschen kaputt. Denn in der Zwischenzeit kann ja vielleicht der Marvin seine Ausführungen zu Hector noch mit reinbringen. Ja, ich fand nur, im Endeffekt war es eine grandiose Geschichte. Ich meine, wenn du überlegst, auch Rebic gedacht hast, meine Güte, der Junge, kommt er überhaupt nochmal rein, nachdem er letztes Mal ausgewechselt wurde und dann macht er den entscheidende Flanke und dann Hector, wo du halt eigentlich auch nur gedacht hast, okay, der Junge, naja, vielleicht ist es im Endeffekt nur ein Kartensammler und keiner, der uns wirklich weiterhelfen kann und dann macht er das entscheidende 3-3. Es war einfach für mich eine erfolgreiche, tolle Geschichte an dem Tag. Auch wenn du natürlich geführt hast, hat es im Endeffekt wieder einen Wurf gehabt, wo du sagen kannst, okay, ich gehe einigermaßen schnell nach Hause. Ja, aber das ist ja generell irgendwie so im Moment so ein bisschen das Ding, dass einfach Spieler, von denen man so das Gefühl hatte, sie sind eigentlich so ein bisschen aus der Nummer raus, kommen jetzt auf einmal wieder. Ein Rebic, der gezeigt hat, dass er da einfach auch Bock hat, dass er was leisten kann, was leisten will. Ein Hector, der sich da jetzt reingebracht hat, wo du nach den ersten zwei Spielen so ein bisschen versucht hast, ihn eigentlich wieder in so eine Richtung zu drücken, wo er vielleicht auch gar nicht hingehört. Und für mich einfach auch ganz wichtig, ein Fabian, der jetzt wieder seine Rolle gefunden hat, wo wir ja alle im Vorfeld, glaube ich, auch so ein bisschen Angst hatten. Wer soll denn da mal so ein bisschen die Fäden ziehen, außer vielleicht einem Hushti? Gerade jetzt in der Zeit, wo Stendera auch noch verletzt ist, finde ich, ist Fabian extrem wichtig geworden und hat einfach auch gezeigt, dass er diese Mannschaft da hinbringen will und halt auch spielerisch da nach vorne bringen will. Also alle die, wo man vorher so ein bisschen gedacht hat, naja, die wären eigentlich eher so ein bisschen ist nicht, weiß nicht, zeigen jetzt, dass sie da einfach extrem viel Bock haben und da was machen wollen. Das finde ich, zeigt halt auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die Kovac-Brüder da agieren, nämlich eben die Leute einfach bei ihrer Ehre zu packen und dann dazu bringen, da sich dann doch irgendwie wieder einbringen zu wollen. Ja, arbeiten doch an den richtigen Stellschrauben. Das habe ich auch das Gefühl, gerade was du gesagt hast mit Fabian, der ja wirklich, oh, das, ob das nochmal was wird, meine Güte, und was da ja auch von Medien dann wieder aufgebauscht wurde, diese ganzen Geschichten, die wir ja in der letzten Saison dann noch am Ende der Saison hatten, die vielleicht ist was dran, vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich froh, dass im Endeffekt er so eine Position eingenommen hat, uns wirklich weiterhilft und meiner Meinung nach ja wirklich momentan den Eindruck einer super Verpflichtung macht. Wenn er das jetzt noch die Saison weiter konservieren kann, bin ich doch sehr happy. Und dann kann man auch sagen, oh meine Güte, im Winter verpflichtest du nur Schrott für viel Geld. Würde dann ja Gott sei Dank mal auf einen Spieler nicht zutreffen. Ich hatte im Vorfeld ja so ein bisschen mal bei euch Hörern da draußen abgefragt, was denn so eure Meinung zum Spiel ist. Und das passt jetzt thematisch eigentlich ganz gut. Katrin hat nämlich als Frage eingeworfen, ob Kovac aus Kayo auch so ein Rennen-Kampfschwein gemacht hätte, wie er das jetzt aus Fabian gemacht hat, weil man die beiden ja im Vorfeld auch immer so ein bisschen verglichen hat, obwohl es eigentlich ja doch komplett unterschiedliche Typen sind. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die Alex mit dabei ist heute. Die hätte sich über solch eine Frage natürlich hervorragend gefreut. Aber jetzt darf einer von euch mal versuchen, das zu beantworten. Marvin. Da reiße ich mich nicht drum, genau. Ja, Marvin, sehr gut. Wiederholen Sie die Frage. Hätte Kovac aus einem Kajor auch ein solches Rennen-Kampfschwein gemacht, wie Fabian es jetzt in den letzten zwei Spielen war-ist? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der vergleicht sowieso. Also die Anlagen mögen ähnlich gut sein, also die rein technischen Fähigkeiten. Ich glaube schon, dass Fabian in Sachen Einstellung irgendwann auch, das heißt, das war nicht so, als wäre das jetzt total schlecht gewesen im Winter, aber der war halt nicht, die Einarbeitung hat halt einfach nicht funktioniert. Jetzt hat er eine komplette Vorbereitung mitgemacht und das war die erste komplette Vorbereitung, die er in Deutschland mitgemacht hat. Und dass er jetzt einigermaßen rankommt, den Kampf auch annimmt und dementsprechend seine Karriere weit fortführen will, in erfolgreichen Art und Weise und dementsprechend auch irgendwie belohnt wird, das zeugt für mich für einen anderen Ansatzbild, den Kayo vielleicht jetzt auch hat, aber halt nicht in dem Alter, nicht in den unter den Zusammenhängen, nicht unter mit dieser mangelnden Förderung, den er in Frankfurt bekommen hat. Kayo ist halt ein bisschen älter geworden, muss zu ein tiefes sportliches Tal gehen, arbeitet jetzt bei Grasshoppers durchaus erfolgreich, natürlich in den schwächeren Ligen, aber ist halt wesentlich älter auch. Und Fabian hat es früher kapiert, der wird aber ein anderes Umfeld haben, die ihm gesagt haben, okay, du musst dir jetzt uns zeigen und dann läuft das. Also ich finde, das hinkt einigermaßen. Ich glaube nicht, dass ein Kovac Kayo so hinbekommen hätte. Das ist eine reine hypothetische Diskussion und ich glaube, die Vorzeichen sind einfach gänzlich andere und ich glaube, dass es auch viel mit dem Kopf zusammenhängt und Fabian auch Kayo ein bisschen weiter vor war. Okay. Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf das andere Feedback gucken, weil ich glaube, einiges davon haben wir schon angesprochen und das eine oder andere wäre ganz sinnvoll, um das in dieses Spiel noch irgendwie mit einzubauen. Von Thomas kam auch der Hinweis auf die Außenbahn, die natürlich maßgeblich, das hatten wir ja auch schon gerade eben gesagt, für die Tore die Ursache waren, weil wir da einfach viel zu weit offen waren. Von Paul kam der Hinweis, Vorsprung verwalten gehört leider noch nicht zu unseren Qualitäten. Mit der Führung im Rücken wäre mit Sicherheit noch ein 3-1 drin gewesen. Ja, also ich glaube, wir reden jetzt halt auch über den 5. Spieltag. Da geht natürlich auch noch ein bisschen was. Ich bin in Summe, wie gesagt, mit dem Ergebnis, wie wir jetzt gerade dastehen, nach 5 Spielen mit 10 Punkten schon eigentlich extrem zufrieden. Führung verwalten. Ich glaube, das hätten wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt, aber am Ende des Tages geht das Ergebnis für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich darf es auch nicht vergessen, dass wir hier gegen eine Take-Gruppe spielen. Ne? Also die Hertha hat sich im letzten Jahr schon einigermaßen diesen, trotz der negativen, die sie natürlich auch hatten, und insbesondere halt jetzt den Anfang der Hinrunde, dass sie halt neben dem, wo man wirklich sagen muss, sie stehen zu Recht auch da oben. Und da ist es natürlich in Ordnung, dass man halt auch mal ein Gegentor fängt. Und dass die Eintracht aber die Möglichkeit hat, wieder zu kommen, das ist für mich das eigentlich Positive. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo ich so in meinem Kopf noch Probleme habe, weil die Hertha war für mich halt nie ein Verein, der da oben unter den ersten 8 irgendwie in der Tabelle auftaucht, außer vielleicht irgendwie ganz am Anfang mal so aus einem blöden Missgeschick heraus. für mich war gedanklich auch das im letzten Jahr eher so ein Ausrutscher. Und ich glaube, das dauert auch bei anderen einfach noch einen Moment, bis man sich daran gewöhnt hat, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass einfach die Hertha gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet hat und wie du sagst, zu Recht einfach da oben mit dabei steht. Ja. So, was hatten wir denn noch an Feedback? In der letzten Saison hätten wir das Spiel noch verloren. Naja, in der letzten Saison haben wir dann auch 4-4 gespielt, aber natürlich wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass wir das verloren hätten. Der Patrick schreibt als Fazit, die Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg. Es stehen wieder Kampfschweine auf dem Platz, die sogar in der Lage sind, einen Rückstand zu drehen. Finde ich auch. Was mich ein bisschen überrascht hat, war das Feedback von Nick, die geschrieben hat, leichtfertig haben da manche Spieler agiert, nicht alles gegeben. Das fand ich nervig. Also mir würde jetzt aus dem Stegreif her kein Spieler einfallen, von dem ich sagen würde, dass er da irgendwie nicht alles gegeben hat. Es sei denn, wir rechnen jetzt diese Seferovic-Geschichte rein, der einfach ein bisschen ungeschickter an den Mann geht und der Herr Tane natürlich einfach auch die Berührung ausnutzt und dann gefühlt irgendwie einen Sprung vom 3-Meter-Brett da fabriziert. Aber aus einer Situation heraus, wo du den Elfmeter auch am Ende geben kannst. Also ich denke mal, das ist es. Und was ich auch gelesen habe, wo sich viele drüber echauffiert hatten, war die Leistung vor dem 3-2 von Rebic, der im Endeffekt so ungestüm auf außen agiert. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, das ist im Endeffekt, kann man das ihm nicht übel nehmen. Es ist im Endeffekt, das war auch stark gemacht vom Esswein, heißt er, glaube ich. Ja. Und ja, man muss auch sagen, immer mal die Kirche im Dorf lassen. Das passiert mal. Hat ihn auch blöd auf den Fuß erwischt. Es war vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber Rebic hat es ja dann durch seine hervorragende Flanke zum 3-3, also vorne wieder wettgemacht. Ja, war ein bisschen ärgerlich, aber das habe ich auch gelesen. Da kam schon Kritik, dass die Spieler teilweise nach hinten schlecht agiert hätten oder ungestüm waren und da Situationen verursacht wurden, die so, wenn du ein bisschen cooler agiert hättest, gar nicht hätten passieren müssen. Ich denke mal, das wird eine Situation, genauso wie der Elfmeter, was du ja schon gesagt hast, René. Sehe ich aber auch so im Großen und Ganzen, wenn so Sachen mal passieren, wurden natürlich auch eiskalt ausgenutzt. Das ist natürlich, dann wurden natürlich auch beide Situationen dann mit Toren veredelt. Das ist die Qualität von Hertha. Das wissen wir, aber ja, würde ich jetzt auch nicht zu hoch setzen und da jetzt einen Riesenskandal oder eine Riesenthematik draus machen. Ich glaube, was mich an diesem Elfmeter am meisten stört, ist halt einfach, dass die Hertha cleverer ist mit dem, was wir im letzten Jahr immer gefordert haben, dass du so Situationen wirklich, wie du sagst, einfach mal ausnutzen musst und wir uns bislang zu dämlich angestellt haben. Ich glaube, das ist eher der Punkt, der mich da ärgert, als dass das nachher tatsächlich passiert. Ist natürlich, ist es unglücklich, wenn du so eine Situation hast, aber es war ja ganz am Anfang vom Spiel, da war einfach noch viel Zeit drin und ich glaube, Seferovic steht da auch noch immer so ein bisschen unter persönlichem Druck, dass er da einfach verdammt viel, verdammt richtig machen will und sich damit vielleicht selbst so ein bisschen im Weg steht, aber auch da würde ich einfach auch auf die Kovac-Brüder hoffen, dass die das auch so ein bisschen in den Griff kriegen. Und es war ja jetzt auch nicht absolut dämlich. Und so sieht's aus. Da war ja jetzt auch keine Gefährdung und keine rote Karte und nichts irgendwie drin. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn er irgendwie aus 25 Metern mit Anlauf da in den Spieler reingrätscht. Ja, oder den, oder den Ribéry macht und ihm irgendwie sanft die Wange tätschelt. Ja, da ist was dran, das stimmt. Genau, wem man hier in dem Feedback auch gerne nochmal die Wange tätscheln würde, wäre der Schiedsrichter. Da haben wir den Hinweis bekommen, dass wir den besprechen sollten und dass wir den nächstes Mal ablehnen sollten. Auch da ist mir jetzt keine Situation bewusst, wo ich jetzt wirklich sagen würde, dass der Schiedsrichter da extremen Mist gebaut hat, aber vielleicht war ich da auch irgendwo zwischen Freuden und anderem Taumel verwirrt. Also, da muss ich schon den Zuschauern ein bisschen recht geben, auch gerade wer den Kommentar dazu geschrieben hatte. Es war schon teilweise eine skurrile Zweikampfbewertung, wo du gedacht hast, auf der einen Seite überhaupt nicht, ja, ich sag mal, die Klasse von einem Schiedsrichter macht ja aus, ein Spiel souverän und gleichbleibend über 90 Minuten zu pfeifen. Und es waren teilweise Situationen, wo du gedacht hast, okay, vorne hat er es gegen uns gepfiffen, hinten lässt das laufen. Das kann eigentlich dann nicht ganz sein. Da war schon, also für mich war eine wirkliche Linie nicht erkennbar. Der Elfmeter war unstrittig, da muss man sagen, ja, leider kann man das nicht dem Herrn Brüch, oder dem Herrn Dr. Brüch besser gesagt, ankreiden. Das war eindeutig, ja, in Anführungszeichen, Dummheit von uns. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon auch, es war teilweise, war keine klare Linie zu erkennen. Und sowas macht ja in so einem Spiel immer eine gewisse Hektik oder eine gewisse Unausgewogenheit. Und ja, jetzt sonderlich negativ gegen uns war das jetzt auch nicht. Also, dass wir den jetzt beim nächsten Mal abwählen müssen, das ist eher die Historie. Mit Brüch hat man ja schon öfter mal nicht so das Glück gehabt. Dementsprechend ist das vielleicht daher auch der Kommentar dann noch ein bisschen extremer formuliert, dass wir den gerne beim nächsten Mal ablehnen können. Aber da gibt es noch andere, die ich jetzt hier gar nicht nennen will, andere Schiedsrichter, die man sich angucken kann, die würde ich lieber ablehnen. Und ja, ist Brüch noch das kleinste Übel, denke ich. Basti, du bist ja immer so zurückhaltend in deinen Aussagen. Was ist denn deine Meinung zum Schiedsrichter? Ich fand den auch nicht schlimm. Da hat mit Sicherheit ein paar Kleinszenen, ja, vielleicht tendenziell eher für die Hertha gepfiffen, aber da steigert man sich als Eintracht-Fan oder als allgemein als Fan auch schnell rein. Also ich fand keine skandalöse Szene dabei. Der Elfmeter war auch klar, was die Diskussion darum habe ich auch nicht verstanden. Also da geht Seferovic strunzendumm rein, Punkt aus, fertig. Dafür kriegst du Ärger in der F-Jugend schon. Also ja, es sei denn, du verletzt der einfachste dann Trick im, das ist der einfachste Trick im Buch. Und wenn du darauf reinfällst und dem auch noch dann die Möglichkeit bietest, klar, dass er fällt. Also gut, war blöd, aber ich finde es, was ich vorhin, bevor ich rausgeflogen bin, noch nicht ausgeführt habe, ist trotzdem, auch wenn du dich jetzt noch nicht dran gewöhnt hast, aber eigentlich muss man es leider dran gewöhnen, die Hertha ist eine gute Mannschaft. Und Respekt an Pal Dardai, was er gemacht hat, weil jeder hat gedacht, gut, das war jetzt eine gute Saison, die stürzen jetzt wieder ein. Michael Preetz als Manager kann nicht dafür stehen, dass es eine gute Mannschaft ist, aber die Leute, die haben gut gespielt. Und die Eintracht hat auch gut gespielt. Und ich diese negativen Stimmen, die ich teilweise jetzt da rausgehört habe, auch bei den Zuschauermeldungen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, weil ich bin der Letzte, der sich wehrt, wenn irgendwas schlecht läuft, dann da mit rumzumeckern. Aber das kann ich in dem Zeitpunkt jetzt gerade noch nicht verstehen. Also bei der Eintracht ist echt alles super. Wir dürfen nicht vergessen, was noch vor ein paar Wochen orakelt wurde. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Eintracht zweimal zurückgekommen ist in dem Spiel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Eintracht immer noch die Eintracht ist. Also ich finde, für die Voraussetzungen, die wir hier haben und für das, was wir erwartet haben, ist das, was momentan läuft, echt gut. Und normalerweise verliert die Eintracht das Spiel. Also normalerweise hätte die Eintracht das Spiel verloren und es wäre gar nicht unverdient gewesen. Und das hätte man der Eintracht auch nicht vorwerfen können. Weil wenn hier eine gute Mannschaft ankommt und die Eintracht mit ihren etwas beschränkten Mitteln dagegen hat, dann kannst du halt nicht immer gewinnen. Was viel wichtiger ist, dass du bei der Eintracht das Gefühl hast, die kämpfen und die lassen den Kopf nicht hängen, wie so oft. Und dass du dann irgendwie in Köln 1-0 führst und dann geht beim 1-1 der Kopf runter und nicht verlieren das, sondern die Eintracht hat super gemacht. Und wir haben, da siehst du aber auch, was passiert, das tut mir auch leid, da siehst du aber auch den Unterschied zu Armin Fee und Niko Kovac. Ob du Spieler schlecht oder stark redest, das ist halt einfach, das macht schon viel aus. Ja, das stimmt. Anstatt die Spieler dann einfach wieder reinzunehmen, weil er beleidigt ist, dass seine beschränkte Taktik nicht aufgehoben wurde durch individuelle Klasse, ist er, der spielt schlecht, wieder raus. Fabian ist das beste Beispiel. Im Sommer hatten wir doch alles Gefühl, der ist so ein bisschen raus. Also der ist so ein bisschen, der hat die Vorbereitungsspiele nicht alle gemacht, der war irgendwie, wenn über Spieler geredet wurde, war er der Letzte, über den gesprochen wurde. Ja, und jetzt gucken wir uns bitte das 1-1 an, was ein brutal gutes Tor das ist. Nimm den Ball mal so an und schließ den so ab. Das ist für Eintracht-Verhältnisse schon, das sehen wir nicht so oft im Stadion, ehrlich gesagt. Also klar, das siehst du vielleicht in Gladbach oder sonst irgendwo. Aber das fand ich schon, das hat eine neue Qualität und die kann er uns bringen, wenn er irgendwie gefördert wird. Und der Vergleich zu Kaio ist... Der Spieler gehört sogar mal uns. Ja, das habe ich nur geliehen. Als Tor gefallen. Ich habe gedacht, boah, wenn der jetzt gut wird, den können wir sogar verkaufen. Nee, aber ja, du hast recht. Und wir müssen halt, selbst wenn er jetzt mal drei schlechtere Spiele macht, hoffe ich, dass es nicht anfängt, dass die Leute sagen, nimm den raus und der läuft nicht. Und weil klar sieht das oft, bei ihm sieht es oft auch aus wie, ja keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Vergleich, aber wie bei Özil sieht es ungefähr aus manchmal. Also dass er, wenn er einen Ball verliert, sieht es jetzt nicht so aus. Aber dann gucken wir, wie viel er gelaufen ist, was 11 Kilometer. Für seine Verhältnisse ist das super. Und ich hoffe, dass er... Ich schaffe nicht immer die Hälfte. Nee, aber ich hoffe, dass die Eintracht sich bewusst ist, dass sie nicht immer Spieler für 3,5 Millionen Euro kaufen kann und dass sie die auch gut einsetzt. Und abschließend jetzt noch zu sagen, was auch dazu passt, ist, dass Gott sei Dank auch Gacinovic eingewechselt worden ist wieder. Weil ich dann dachte, gut, der wird auch nicht fallen gelassen, weil er jetzt mal die letzten Spiele nicht so gut gespielt hat. Weil das sind die Spieler. Der Dennis hat gesagt, das sind Spieler, die gehören uns. Die müssen meiner Meinung nach oft spielen. Klar, wenn die jetzt nur Grotte spielen, müssen die auch raus. Aber ich finde trotzdem, dass die bei denen die Grenze ein bisschen höher sein muss, weil das sind die Spieler, die wir weiterentwickeln müssen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe generell ehrlich gesagt auch gar nicht das Gefühl, dass es hier Grenzen gibt. Also, dass jetzt jemand sagt, dass jetzt gesagt wird, okay, du spielst jetzt gar nicht mehr. Also, Kovac versucht schon hier alle einzubinden, er lässt auch einigermaßen, er versucht auch im Rahmen der Möglichkeiten jetzt hier bei der englischen Woche einigermaßen zu rotieren. Also, auch da wird versucht, möglichst den Einsatzzeit zu geben. Mhm. Und die Mannschaft schafft es aktuell auch jemanden wie Seferovic, der halt schon durchhängt, das muss man sagen. Jetzt natürlich nicht Leistungsmaximum kommt, mitzuziehen und dann macht er einen Elfmeter, verursacht einen Elfmeter, aber er spielt halt trotzdem und er spielt noch und das muss man sagen, das ist auch ein Wert von der Mannschaft, dass sie es schafft, ihn durchzuziehen und irgendwann wird er das auch wieder zurückzahlen, da gehe ich von aus. Und die Eintracht hat jetzt 10 Punkte auf dem herausragend gute Quote, mit der ich davor nach 5 Spielen nicht gerechnet hätte, ist wirklich in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Und das sind 10 aus 40 Punkten, die wir jetzt starke Sache. Ja, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du das mal vergleichst, mit wie weit wir in der Saison jetzt aktuell sind. Ja, wir haben jetzt ein Siebtel der Saison rum und haben quasi schon ein Viertel von dem Ziel, was wir haben mit 40 Punkten. Also das ist jetzt so vom Verhältnis her ist das jetzt gar nicht verkehrt. Da kann man durchaus drauf aufbauen. Gerade wenn du siehst, wer jetzt auch als Gegner mit dabei war, da waren jetzt schon nicht nur die Aufsteiger und die Graupen der Liga mit dabei. Also da waren schon eigentlich nominell gesehen ganz gute Spieler oder Mannschaften dabei, wenn man Schalke da jetzt noch mit reinzählen möchte, was man nicht unbedingt tun muss. Doch, also die kommen ja auch wieder. Ich meine, und wichtig ist, dass wir halt auch potenziell direkte Konkurrenten wie Ingolstadt hinter uns gelassen haben. Das sind alles Punkte, die wir jetzt schon ansammeln, um Futter für die harte Zeit gegen unten zu haben. Und das ist super. Und ich finde es klasse, dass die Mannschaft momentan diese Chance hat, sich auch weiter zu etablieren und dann auch gar nicht vielleicht ganz unten reinkommt und einfach fleißig ihre Punkte sammeln kann. Ich bin zufrieden. Ich bin aktuell auch einfach, ich will auch gar nicht, es gibt für mich nicht großartig viel zu kritisieren. Und ich denke, man muss auch nicht immer alles überkritisch sehen. Wir haben Oczipka angesprochen. Seferovic hat keinen guten Tag gehabt. Okay, aber dass wir uns mal auch mal darüber Gedanken machen müssen, dass ein Daniel Blum, von dem ich vor der Saison überhaupt nichts gehalten habe, hier bislang die Spiele, die er macht, echt ordentlich macht. Da ziehe ich meinen Hut davor. Da musst du auch sagen, okay, der Junge kam ablösefrei, von dem habe ich nichts erwartet. Der hat jetzt schon mehr geliefert, als ich eigentlich erhofft habe von ihm. Also das ist ein ordentlich, und ich habe momentan wirklich die Hoffnung, ich auch, wie Basti, der das ja vorhin schon gesagt hat, dass wir in diesem Stil weiterarbeiten und dass Kovac langsam die Punkte da einfährt. Ich muss korrigieren, der Dennis hat mich darauf hingewiesen. Ich habe Herr Gotha und Gacinovic verwechselt, aber das ist... Das kann man schon mal tun. Die Aussage bleibt gleich. Ich meinte, weil Herr Gotha auch aus der Mannschaft geflogen ist, dass du nicht das Gefühl hast, dass er nie mehr wiederkommt, sondern dass du immer... Also die Spieler können es trotzdem, und das ist auch für die Spieler, glaube ich, ganz wichtig. Also ja, dass du nicht das Gefühl hast, der Trainer hat seine 13, 14 Spieler, sondern dass, wenn du was Gutes machst, dass du wieder reinkommst. Und wer hätte gedacht, dass ein Disziplinfanatiker wie Kovac mit Marco Fabian gut zurechtkommt? Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Ich hätte halt gedacht, das ist dann die Kröte, die wir schlucken müssen, dass, wenn Kovac da ist und viel auf Mentalität und Kampfgeist geht, dass so jemand wie Fabian dann nicht mehr reinpasst, weil er eher ein Spieler ist für unseren gefühlten Mexikaner Armin Fee. Aber das ist doch super, dass wir hier eines Besseren belehrt werden und dass die Spieler und die Fans das Gefühl haben, dass hier vieles richtig läuft. Und ich glaube, allein das zu denken, wissen es ja nicht, aber allein das zu denken ist schon eine ganz, ganz wichtige Nummer, glaube ich. Mhm. Und Kovac ist ein Trainer, der bis jetzt, die Arbeit, die er bis jetzt leistet, die kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen, weil er nicht unruhig wirkt. Er wirkt trotzdem entschlossen, er sucht keine großartigen Ausreden und er vermittelt Zuversicht. Und ja, ich habe es letztens, ich weiß gar nicht, wo ich es gesagt habe, aber ich habe das Gefühl, es ist zum ersten Mal ein Verantwortungsträger bei der Eintracht, der bei einer Schlägerei nicht wegrennen würde. Aber anknüpfend an deine Aussagen, Basti, du hast völlig recht. Und das Schöne ist, ich kann mich seit langem nicht, oder ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir mal eine Reservebank hatten, wo ich nicht gedacht habe, oh je, wen sollst du da bringen? Da kannst du ja gar nichts bringen. Du verschlechterst ja nur den aktuellen Kader oder die aktuelle Elf, die auf dem Platz steht. Und mittlerweile, du musst wirklich sagen, in dieser Saison sind es tatsächlich Situationen, wo du sagst, auch wo Spieler, mit denen du jetzt vielleicht nicht mehr ganz gerechnet hast, ihr habt schön angesprochen, Blum, der gar nicht schlecht agiert hat jetzt am Wochenende, ein Fabian, wo du nicht wirklich mit rechnen konntest, dass der noch was bringt in der Saison, weil er einfach, ihr habt es völlig richtig gesagt, im Sommer schon so ein bisschen, wirkte schon auf dem Abstellgleis, oh je, was machen wir mit dem? Gibt das wieder so eine horrende Negativbilanz bei der Ablöse dann? Auch ein Huschti, der eigentlich souveräne Spiele jetzt gemacht hat, konntest du eigentlich nicht mit rechnen. Dadurch, dass die aber an ihr Leistungsniveau rankommen und da auch wirklich Einsatzzeiten bekommen, hast du natürlich jetzt mit einer Bank, wo ein Hase besitzt, ein Gasinovic, ihr habt es völlig richtig gesagt, vorhin Rebic, Hagota, wo du ja wirklich Möglichkeiten hast, einfach ein bisschen flexibler, ein bisschen variabler, auch mal tatsächlich, Marvin, du hast vorhin angesprochen, mal ein bisschen zu rotieren, auch bei diesen englischen Wochen, dass du auch mal auf andere Spieler setzen kannst, mal ein bisschen frische Spieler reinbringen kannst und trotzdem nicht diesen kompletten Leistungsabbruch hast, den wir ja die letzten Saisons immer hatten, wo wir gesagt haben, oh je, ach, naja, gut, Ninjowski, das ist solide, aber ach, der spielt dann mal links und mal rechts und mal dann nicht nur Außenverteidiger, sondern Außenstürmer und so weiter, wo du immer gesagt hast, der kann zwar alles ein bisschen, aber was wirklich gut kann er nicht. Und da haben wir jetzt wirklich hier mal positionsbedingt ein paar gescheite Spieler auch auf der Bank sitzen, wo ich auch sagen muss, da wird es mir auch jetzt nicht so Angst und Bange für den Rest der Saison oder jetzt auch für die nächsten Spiele, weil wir auch mal ein bisschen was Neues einüben können mit anderen Spielern und trotzdem noch Qualität haben. Ja, und da muss ich auch über meinen Schatten springen, da muss man auch Bobic loben dann, weil er dann wahrscheinlich sich gedacht hat, gut, wir haben kein Geld, aber dann holen wir uns wenigstens an gewissen Stellen Qualität und müssen ja ausleihen und müssen dann weiter schauen. Was ja trotzdem besser ist, der Marvin hat es, glaube ich, schon mal gesagt, als ich kritisiert habe, dass wir die Spieler nicht besitzen. Aber es ist wahrscheinlich doch besser, als wie ihr sagt, dass wir dann irgendwann links außen mit Ninjowski spielen. Das ist wahrscheinlich wirklich besser, weil hilft dir halt mehr, wenn du irgendwie, ja, wir haben auch noch Tarasay in der Hinterhand, der hat noch gar nicht gespielt. Also das sind alles so Sachen, die mir Hoffnung machen, ehrlich gesagt. Und ja, also das an der Stelle kann ich mal positive Worte finden für Freddy Bobic und Bruno Hübner. Und ja, mir geht's auch gut dabei zu wissen, okay, wenn da vorne einer ausfällt, dann bricht nicht alles zusammen, so wie, keine Ahnung, wenn jetzt in den vergangenen Jahren eigene ausgefallen wäre, sondern du hast hier viel Material zum Wechseln. Und bis jetzt sieht es doch gut aus, was natürlich in 5 Spielen wird, das wissen wir nicht, aber ich habe trotzdem mehr Zuversicht unter Kovac als unter einigen seiner Vorgänger. Ja, du hast halt nicht mehr diese Fragestellung, die du in den letzten Jahren immer hattest, wo du gesagt hast, naja, was passiert, wenn ein Meier ausfällt, wer soll denn dann die Tore schießen? Du siehst, dass genügend da sind. Trotzdem schießt Meier seine Tore und das ist auch wichtig, aber du siehst halt einfach, dass das Ganze auf eine wesentlich breitere Basis gestellt ist. Ja, von daher beruhigt einen das schon und spätestens nach dem 10. Spieltag können wir ja so ein bisschen eine Tendenz ablesen, wie sich das Ganze dann bis Ende der Saison hoffentlich ergeben wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann mit 20 Punkten dastehen, aber dicht dran wäre zumindest trotzdem. Ich will jetzt weiter hoffen. Ja, was nehmen wir denn aus dem Spiel gegen die Hertha mit in das nächste Spiel gegen den SC Freiburg? Hoffentlich Abraham. Stimmt. Ja, das wäre wirklich wichtiger Punkt. Prima, ja. Bessere Außenverteidiger auch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist nicht böse gemeint, wie gesagt, darüber gesprochen. Aber Otschipka muss wieder zurück zu seinem Spiel finden. Ne? Der muss tiefer stehen. Leider Gottes, er hat ja Lücken gerissen. René, du hast ja einige Stimmen auch da von den Kommentaren vorgelesen. Das stimmt schon, ja. Das waren teilweise Sachen, wo du gedacht hast, was macht er denn da vorne? Er weiß doch selbst genau, dass er nicht schnell genug ist, um wieder hinten zu sein. Versteht man dann halt leider auch so teilweise nicht. Aber bin ich auch guter Dinge, dass ein Kovac da die richtigen Worte finden wird, um auch einen Otschipka wieder in die Spur zu bringen. Ja, ich meine, es gibt ja zwei Varianten. Entweder sagst du einem Otschipka, pass mal auf, Junge, du gehst irgendwie bis zur Mittellinie und dann machst aber bitte wieder den Rückwärtsgang rein, ja. Oder du sagst ihm halt eben, okay, lauf durch, versucht zu flanken, aber dann muss halt jemand anders entweder von innen nach außen rücken, um die Lücke dicht zu machen, oder eigentlich der Flügelspieler muss nach hinten hin absichern, was du aber ja eigentlich auch wieder nicht willst. Also ich glaube, da müssen wir einfach noch so ein bisschen das System finden, aber in den letzten Spielen hat ja durchaus ein Kovac gezeigt, dass er sowas sieht und es auch schafft, schnell genug abzustellen, dass das jetzt eben nicht so ein langfristiges Thema irgendwie wird. Also von daher würde ich mir da wenig Sorgen machen. Abraham, das bringt mir schon eher so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn. Hat einer von euch was gehört, was da die aktuelle Situation ist? Leider fällt er wohl aus, ja. Also ja, zumindest ist nicht sicher. Irgendwie das Knie überdehnt, war ja die Aussage, und er macht jetzt individuelle Trainingseinheiten. Ja, muss man schauen, aber bis Samstag ist das Spiel. Ja. Ich glaube, die werden das Samstag nicht riskieren. Also, aber danach ist ja eh Pause. Also von daher hoffe ich, dass er dann wieder einsatzbereit ist. Voll. Okay. Man muss definitiv noch abwarten. Also Finale ist da noch nichts, aber ja gut, also du wirst da nichts übers Bein brechen, ne? Weil Abraham ist viel zu wichtig für das Gerüst der Mannschaft, wenn er sich dadurch, dass er jetzt nicht hundertprozentig fit ist, noch eine Verletzung zuzieht, die noch wesentlich schwerer wiegt, dann ist ja keinem geholfen. Und ich gehe auch davon aus, dass es nur, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, ansonsten spielt er nicht. Aber wichtig wird einfach sein, okay, dann spielt er gegen Freiburg nicht, dann spielt er halt danach wieder. Wichtig wird da wirklich sein, dass wir die Außen diesmal auch wirklich gut bedecken. Wenn ich über Vincenzo Grifo nachdenke, für mich einer der gefährlichsten Spieler der Freiburger, dann stellt sich mir die Frage, ja, dann ist für mich ganz klar, dass man halt dementsprechend auf den Außen echt gut agieren muss, ja. Und ich denke, in der Innenverteidigung können wir das einigermaßen gut abfangen, zumindest noch für ein Spiel, das Abraham nicht spielt. Denke ich auch, ja. Valero hat ja auch wirklich sehr gut gespielt die letzten Spiele. Also der überzeugt mich absolut. Also von dem bin ich. Man sieht schon, dass das eine andere Qualität ist, glaube ich. Ja. Also sieht man sehr deutlich. Das ist halt schade auch irgendwie. Also wenn du das Gefühl hast, ja, das ist ja trotzdem so ein bisschen täuschten hinweg, weil so einen können wir uns wahrscheinlich niemals leisten. Also es dürfte ja auch vielleicht ein Jahr Verlängerung noch, ne? Also genau, das ist ja momentan so. Das habe ich auch gehört, ja, das wäre ganz cool eigentlich. Ja, das ist natürlich alles im Anfang, da müssen wir auch sehen, wie da die Gespräche weitergehen, aber ich finde die Überlegung grundsätzlich nicht verkehrt, gerade wenn wir keinen haben, der dementsprechend nachrückt. Also ich meine, das sollte ja das Ziel sein, dass wir dann mal schauen, okay, vielleicht kriegen wir einen von der Qualität, wenn das nicht die Möglichkeit ist. Wer weiß, das ist jetzt alles erst der 5. Spieltag. Vielleicht sagen wir am 25. noch, sind wir froh, dass der Valero weg ist. Ich kann es mir aber aktuell einfach nicht vorstellen, weil er bisher richtig gute Spiele macht. Und ich denke, dass er mit Abraham sowieso gut harmoniert. Ja. Und wenn Abraham jetzt ausfällt, dann wird es auch irgendwie mit Hector funktionieren. Für mich ist halt einfach nur wichtig, dass da wieder ein bisschen Konstanz reinkommt und dass wir halt mit kontrollierter Offensive dann gegen Freiburg zu Werke gehen, die momentan mit 6 Punkten nicht so schlecht dastehen auf Platz 12, aber halt trotzdem auch viel Verletzungspech haben. Da fällt der ein oder andere Spieler in der Defensive aus. Ich erinnere hier an unseren ehemaligen Frankfurter Marc-Oliver Kempf, der normalerweise in der Innenverteidigung für ein bisschen Stabilität und Offensivgefahr sorgt mit seinen Kopfbällen. Und die sind trotzdem anfällig. Ja, und da müssen wir sehen, dass wir hier mindestens einen Punkt mitholen. Ja, also das ist für mich so eigentlich die Marschrichtung. So muss man agieren, dass du mindestens einen Punkt aus Freiburg entführst. Immer weiter. Ja, ich meine, wenn du dir die letzten oder die ersten Spiele von Freiburg anguckst, dann ist da jetzt auch kein Ergebnis dabei, was überrascht. Sie sind am ersten Spieltag, hatten sie direkt gegen Gladbach. Die Hertha, okay, die sind halt einfach gut unterwegs. Gegen Gladbach, okay, das war so ein bisschen eine Überraschung, aber da kannst du auch sagen, da hat sich Gladbach noch nicht so richtig gefunden. Gegen Köln zu Hause, also in Köln, ja, verlierst du halt schon mal. Den HSV, der muss da halt einfach umnieten, und jetzt im letzten Spiel gegen Dortmund, die einfach einen grandiosen Lauf haben, dass er da irgendwie als, hat im Moment wahrscheinlich kaum eine Mannschaft irgendwie eine Chance, außer Real, die ja, glaube ich, gerade eben gegen Dortmund führen, ja. Also von daher, aber das macht die schon gefährlich. Also die Ergebnisse, die du aufgezählt hast, sind alle im normalen Bereich. Ja, also, ja, deswegen sage ich ja. Also die 6 Punkte, die hätten auch locker irgendwie jetzt genauso wie wir auch 10 haben können. Also ich glaube, das wird jetzt auch ähnlich wie das Spiel gegen die Hertha eine weitere Bewährungsprobe für uns werden. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon eher das so. Ist halt, man traut da, also wenn ich ganz ehrlich bin unter uns jetzt hier gesagt, ich traue Eintracht immer noch nicht. Also man hat immer noch dieses, das ist, ja, wie wenn du immer an den Fahrscheinautomaten gehst, der wo immer das Geld durchgefallen ist, nur weil es jetzt einmal geklappt hat in Ingolstadt. Wer trotzdem Angst haben, dass das Geld weiterhin durchfällt. Also, ja, ich weiß schon. Ich weil weiß die Eintracht halt zu viel Schaden in so Spielen angerichtet hat. Es war doch unter Schaf, gab es diese Serie an Auswärtsspielen, da war auch unter anderem Freiburg, glaube ich, sogar dabei. Und ja, es ist immer wieder und ich werde weiterhin skeptisch bleiben. Vielleicht werde ich nicht irgendwann alle auffordern, ihr ganzes Geld auf den Gegner in Eintracht zu setzen, wie ich das bei Ingolstadt gemacht habe. Aber zumindest werde ich nicht erwarten, dass die Eintracht in Freiburg gewinnt, sondern ich gehe da mit Marvin. Mir würde ein Punkt nicht reichen, aber ich würde es in Ordnung finden. Ja, also. Ja, weil, ganz ehrlich, Jungs, wir sind keine Mannschaft, die normalerweise nach 5 Spielen 10 Punkte hat. Nee, also, wir dürfen nicht nach diesen 5 Spielen jetzt so tun, ach, alles ist vergesse und jetzt haben wir die Ansprüche an die Eintracht. Sondern wir müssen, glaube ich, trotzdem. Erstmal dieses Projekt 40 Punkte ist, glaube ich, ein realistisches. Und es wird leider, auch wenn ich mich selber schon dabei erwischt habe, zu denken, boah, geil, wer weiß, vielleicht können wir sowas wie Augsburg starten und wie Hertha oder Mainz oder sonst irgendwas. Glaube ich nicht. Ich glaube, dazu ist das, was wir schon vor Wochen oft thematisiert haben, dafür gibt es zu viele Stellen in dem Eis, die noch brüchig sind. Also und irgendwann wird einer da drüber laufen und einbrechen. Es ist trotzdem an gewissen Stellen, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe nur, dass das Wasser dann nicht so kalt ist und dass man schnell wieder aufs Eis kommt, sondern und dass sich das dann irgendwie im Mittelmaß einpendelt. Das wäre unterm Strich trotzdem ein Erfolg. Yeah. Ich mache jetzt hier nur so ein bisschen den Matthias Sammer. Ich will nur mahnen, damit die Enttäuschung nicht später so groß ist. Ich glaube auch, Erwartung ist jetzt ein zu hartes Wort dafür. Ich würde es eher... Ich hatte schon das Gefühl, also sorry, wenn ich dich jetzt wieder unterbreche, aber ich hatte schon das Gefühl und ich will es hier mal anmerken. Ich habe schon das Gefühl, dass auch in den Kommentaren, die du vorhin vorgelesen hast und teilweise auch, was man so liest, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Leute vergessen, dass die Eintracht ein instabiles Gebilde ist und dass das so, dass jetzt, keine Ahnung, wenn Hertha jetzt in Freiburg verlieren würde, dass plötzlich die Leute sauer werden würden. Und ich finde, dass wir in Ingolstadt gewonnen haben, gegen Hertha einen Punkt geholt haben, ist schon mal in Ordnung. Selbst wenn wir jetzt in Freiburg verlieren, geht die Welt nicht unter. Also das natürlich. Gefühl habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, mir geht es ja da ähnlich. Ja, auf der einen Seite möchte ich, also ich kann mich jetzt nicht irgendwie hinstellen und jetzt irgendwie lauthals ausrufen und mich freuen, sondern das ist eher so kleiner, stiller Jubel in mir drin, weil mir geht es halt ähnlich wie dir. Ich habe halt die letzten Jahre einfach zu tief in meinem Gedächtnis drin, dass ich jetzt sagen würde, naja, alles gut, am 20. Spieltag haben wir die 40 Punkte voll und dann machen wir uns irgendwie eine schöne Zeit. Ich glaube da noch nicht so richtig dran und deswegen sage ich es auch absolut nicht laut. Und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, sondern da geht es vielen da draußen einfach so. Ja. Trotzdem haben wir in den ersten 5 Spielen gute Leistungen gezeigt, die es auch mal zu honorieren gilt und dass man auch sagen kann, dass das gute Leistung ist. Aber wir müssen halt dranbleiben und die nächsten Spiele werden halt zeigen, ob wir das können oder nicht. Ja. Das haben wir Freiburg. Der Ehrgeiz muss doch auch da sein. Weißt du, der Ehrgeiz muss ja auch da sein, mehr zu wollen. Aber gleichzeitig den Realismus zu haben, okay, was ist hier überhaupt möglich? Aber wenn wir jetzt schon auf dieser Welle ein bisschen mitschwimmen, dann müssen wir auch wollen, wollen wir auch das greifen wollen, was normalerweise nicht so nah vor uns steht. Ist ja ganz klar. Ja, aber ich setze meine Hoffnung voll und ganz da halt auch in dieses Trainerteam, die jetzt auch, wie ich finde, relativ klug, was heißt nicht nur relativ, sondern die da jetzt auch klug agiert haben, zu sagen, okay, wir geben den Spielern jetzt erstmal ein bisschen frei. Ja, weil so eine englische Woche ist einfach hart und jetzt versuchen wir an den Fehlern zu arbeiten und machen das eben jetzt auch nicht unbedingt öffentlich, sondern machen halt jetzt auch einfach mal die Türen ein bisschen zu und lassen eben jetzt nicht unbedingt nur öffentlich trainieren, weil halt einfach sonst auch wieder die Gefahr ist, dass man sich zu sehr ausgucken kann, was da einfach auch passiert. Ich meine, man muss auch einfach bedenken, dass so Sachen auch passieren und dann versuchen die das schon einfach da clever an der Stelle auch zu tun. Ja. Ich denke aber auch, dass die richtige, ich denke auch Kovac macht es so. Also er sagt, was wir bis erreicht haben, ist doch super, das speichern wir ab, aber wir werden trotzdem so tun. Und sich auf jedes Spiel zu konzentrieren, anders geht's ja nicht. Also muss das hier ja auch. Aber das haben wir trotzdem. Das war bei Eintracht nicht immer so. Bei der Eintracht gab es oft Phasen, wo du das Gefühl hast, die haben einfach mal 5 Wochen verschlafen. Also so, wo die sind so dahin geplätschert. Du hast einmal da verloren, hast mal da wieder einen Punkt geholt und dann hast du wieder. Aber so, es kam keine richtige Unruhe auf, aber auch keine richtige Zufriedenheit. Ich habe trotzdem unter Kovac das Gefühl, dass jedes Spiel wichtig ist und dass die Eintracht trotzdem sich vor jedem Spiel bewusst ist und dass du nicht denkst, ach geil, wir haben gegen Leverkusen gewonnen und jetzt gehen wir vorbeigehen nach Ingolstadt, sondern die haben sich auch in Ingolstadt konzentriert und das ist trotzdem ein Fortschritt, den man bei der Eintracht benennen muss. Ja. Und ich habe auch dann nicht das Gefühl, die Eintracht fährt jetzt nach Freiburg und es wird so ein Spiel, wo wir uns, ja, wo sich niemand mehr dran erinnern wird. So, ja, damals haben wir 0-0 in Freiburg gespielt. Oder keine Ahnung, wir haben auch, glaube ich, mal in Freiburg verloren, da hat Marco Rus irgendwie 1-0 gemacht, dann sind wir da baden gegangen. So, wo du denkst, die Eintracht ist nicht mehr so schlurig, das glaube ich. Ich glaube einfach, dass so eine gewisse Aufmerksamkeit da ist. Und ich bilde mir ein, dass sie da ist und ich hoffe es sehr. Weil mit dieser Aufmerksamkeit kannst du, glaube ich, vielen anderen Vereinen weit voraus sein. Siehe HSV. Also siehe, was für ein Strudel die reingeraten sind. Und in der Zeit, in der die jetzt gerade vom Fahrrad gefallen sind, können wir jetzt schon mal den Berg hochfahren. Dann haben wir trotzdem einen Vorsprung. Egal, ob der HSV das bessere Fahrrad hat. Also es ist trotzdem so, dass diese Phase, die gerade ist, die ist sehr wichtig. Und wenn die Eintracht das einigermaßen stabil auf die Straße kriegt, dann kann die Eintracht tatsächlich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Oder wird am Ende dann, keine Ahnung, wenn es irgendwie, dann kann natürlich auch sein, dass sich bei uns jemand verletzt und alles Mögliche, dann wird die Eintracht 13. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die den Marvin nämlich ausgelacht haben, als wir gesagt haben, die Eintracht kann 6 bis 16 alles erreichen, die können ein bisschen Abhilfe leisten, weil genau so zeigt die Eintracht sich. Ich habe jetzt den Rasenfunk auch gehört und da waren alle drei, die dazu waren, der Max und seine 2 Gäste, die haben das Gleiche gesagt. Die Eintracht ist irgendwie nicht zu greifen und das ist das, was wir probiert haben zu beschreiben und es ist eingetreten, gerade in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass die andere so ein bisschen zu gestopft ist. Du kannst es relativ einfach sagen, indem du sagen kannst, dass das Umfeld der Eintracht, also jetzt mal nicht die Spieler, sondern Trainer und so weiter, professioneller geworden sind, was eigentlich schon so ein bisschen traurig ist für eine Mannschaft, die seit Jahrzehnten in der Bundesliga ist, dass du heute dem Verein sagen kannst, er scheint professionell geworden zu sein mit dem, was er da tut, was ist halt auch so ein bisschen traurig, aber ich glaube, das beschreibt es einfach auch ganz gut. Ja, das ist aber für die neuen Funktionsträger gut. Also wenn du hierher neu kommst und eigentlich ist es für Bobic auch gut. Weil Freddy Bobic, meine Meinung zu ihm hat sich nicht geändert. Er ist mit Sicherheit nicht der Träger des Innovationspreises. Aber wenn du nach Frankfurt kommst, dann wirkst du automatisch wie jemand, der innovativ ist. Weil hier einiges im Magen gelegen hat. Und wenn Aber nur mal ganz kurz, ne? Ich meine, wir haben jetzt 5 Spiele gut gespielt. Jetzt mal wenn wir jetzt sagen, dass jetzt alles professionell geworden ist, das ist jetzt alles noch keine, also ich meine, wir haben jetzt noch nicht 3-mal den Mond umrundet, ne? Also, ich habe nicht gesagt, dass alles professionell geworden ist. Ich habe gesagt, wir sind professioneller geworden. Ne? Das ist auch so, wenn du auf einer Skala von 1 zu 10 sagst, von wegen, wir haben es geschafft, von 1 auf 2 hochzuspringen. Ja, genau, aber das ist halt alles nur im Zuge. Nur weil es sportlich gerade läuft. Wir müssen, weil jeder aktuell die Kappe hält und weil du nichts hörst und so weiter und so fort. Das ist gut, aber wir müssen alles erstmal abwarten, je nachdem. Also, keine Ahnung, das ist eine langsame Entwicklung, die ist gerade im Rahmen, im positiven Rahmen, aber mehr halt auch noch nicht. Ja, ich denke auch. Lass uns da nochmal auf dieses Freiburg-Spiel so ein bisschen zurückkommen. Was nehmen wir denn noch mit dem Spiel, außer dass wir hoffen, dass Abraham fit ist und dass Oczipka wieder es schafft, in der Defensive aktiver zu werden? Gibt es da noch was, was wir uns mitnehmen wollen? Ich hoffe, dass Rebic jetzt mal so irgendwie sich nicht verletzt und so 2-3 Spiele von Anfang an macht, weil ich glaube, dass in dem steckt viel drin, was wir gebrauchen können. Okay. Wenn du eine Mannschaft hast mit Meier, Fabian, Rebic und dann vorne noch, keine Ahnung, da können die wechseln. Da hast du 3 Faktoren im Spiel, die immer was machen können. Und das ist gerade für eine Mannschaft wie die Eintracht ziemlich wichtig. Die können dann auch so, in Freiburg wird es bestimmt so ein 50-50-Spiel und ich zahle gerne 3 Euro, wo Kleinigkeiten entscheide. Und genau diese Kleinigkeiten können solche Spieler heraufbeschwören. Und ich kann es gar nicht greifen, warum, aber ich bin großer Fan irgendwie von Rebic. Immer wenn er reinkam, hat er so ein bisschen was Besonderes gehabt. Ich finde ihn geil. Auf der einen Seite zeigt er, dass er spielerisch einiges kann, auf der anderen Seite zeigt aber auch, dass er mit seiner Physis durchaus sich auch mal im Zweikampf durchsetzen kann. Also ich glaube, das ist schon eine recht ordentliche Verpflichtung. Und mir geht es da ähnlich, also er gefällt mir auch, mir gefällt Ragota auch extrem gut, was seine Technik angeht. da sind mir noch so ein paar Dinger dabei, wo ich sage, naja, da ist halt zu viel Technik, da ist dann auch schnell mal irgendwie ein Ball verloren. Aber so in Summe wären die beiden schon so ein bisschen die, wo ich auch mit draufsetzen würde. Ich würde mich freuen, wenn Blum da mal noch so ein bisschen mehr reinkommt. Der ist jetzt für mich so ein bisschen verloren, aber wer weiß, vielleicht bekommt er ja auch gegen Freiburg wieder seine Chance. Was denkt ihr denn aufstellungstechnisch? Wie geht's da vonstatten? Dennis, du hast jetzt schon länger nichts mehr gesagt, du darfst auch mal wieder. Oh, ich muss sagen, ich denke mal, Hector wird wahrscheinlich hinten Abraham ersetzen, ansonsten wird die Viererkette bleiben. Mascarell, Busti fand ich wirklich okay, also sehe ich jetzt auch jetzt nicht das Problem, da einen Wechsel zu machen und Hasebe dafür zu bringen. Kann natürlich sein, dass vielleicht aufgrund von Belastungen jetzt gesagt wird, na komm, Hasebe ist vielleicht ein bisschen spritziger, konnte sich ein bisschen entspannen, konnte eventuell da jetzt ja wieder ein paar dynamischere Dinge im defensiven Mittelfeld bringen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass eventuell doch ein Hasebe auch für einen der beiden kommt. Und vorne, ihr habt es schon richtig gesagt, ich würde auch einen Seferovic eher draußen lassen, einen Rebic dafür rein. Mit Danny Blum muss man natürlich gucken. Ja, alternativ, also Fabian und Meier sind meiner Meinung nach momentan auf jeden Fall gesetzt. Vorne Danny Blum muss man schauen. Also alternativ, wen würdet ihr denn noch eventuell auf die Position von Danny Blum? Oder seid ihr überhaupt, ich denke mal, ihr seid da ähnlich aufgestellt, oder? Für mich geht Mascarell jetzt mal raus, also nur im Zeichen der Rotation. Dafür kommt dann Hasebe rein. Mhm. Und ich glaube, ohne es zu wissen, dass Seferovic drin bleibt und dass jetzt alles daran gesetzt wird, dass er gegen Freiburg sein erlösendes Tor schießt, deswegen Seferovic bleibt für mich drin. Ich glaube, großartig wird in der Offensive sonst nicht viel geändert. Ich würde 4-3-3 spielen. Ich würde Freiburg so ein bisschen sagen, bietet ihr mal was an. Ich würde mit Huschti, Mascarell und Hasebe spielen und vorne Fabian, Meier und Rebic so ein bisschen rotieren. Und würde probieren, tatsächlich auch, wenn es nur Freiburg ist, ich würde da probieren, da zu kontern. Weil Freiburg auch eine Mannschaft ist, die ziehen trotzdem die Dinge durch. Die spielen zu Hause auch einigermaßen nach vorne. Darauf will ich mich, glaube ich, gar nicht einlassen und würde probieren, aus dem gesicherten Mittelfeld ab und zu mal vorzustoßen und die von Marvin angesprochene brüchigere Verteidigung irgendwie so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und ja, also ich würde trotzdem demütig dahin fahren und sagen, vielleicht können wir die auskontern, auch wenn es gegen Freiburg ein bisschen unfair ist. Klar. Ja, fair oder unfair gibt es da nicht, also... Wenn das die Taktik ist, die man sich da aussucht, dann hat das nichts mit Fairness oder Unfairness zu tun, sondern es ist halt einfach die Taktik, mit der man da spielt. Ich meine, musste ja irgendwie auf den Gegner einstellen. 4-3-3 mit Meier, Seferovic und Fabian vorne wäre für dich Seferovic und Fabian auf den Außen und Meier in der Mitte. Nee, Rebic habe ich gesagt. Rebic, Entschuldigung. Ja, das ist für mich fast zwei Spitzen, also Rebic und... Rebic und Meier und Fabian dahinter und so. Okay, die Außen kommen eher aus der Dreierreihe. Du hast eher so halbrecht, das ist eher so ein mit zwei Achtern. Also du hast quasi Hasebe auf der 6 und dann spielst du mit Mascarell und Huschti auf der 8, die dann auch wahlweise nach außen gehen können. Und hast vorne ziemlich zentrale Leute, die dann irgendwie auch von den Außenverteidigern eingesetzt werden. Und ich hoffe, dass wenn die Außenverteidiger gehen, dass wenn du 3-6 auf dem Platz hast, dass du dann trotzdem hinten nicht offen bist. Und so würde ich es machen, aber... Okay, das heißt, du würdest quasi gar nicht mit irgendwie Außenstürmern oder Flügelspielern arbeiten, sondern du würdest sagen, die Verteidiger gehen mit nach vorne und in dem Moment bleibt einer von der, zwei von der 6 bleiben dann hinten, je nachdem. Genau, und damit schiebst du quasi die Innenverteidiger ein bisschen nach außen zum Absichern. Ja, und also so, dass du immer hinten genug Leute hast, dass du nicht irgendwie einen Gegenkonter fängst, sondern... Ich baue halt darauf, worauf ich halt baue, ist, dass Fabian und Rebic und Meier sowieso... aus ganz vielen kleinen Situationen, sei es eine Standardsituation von Huschti, das Tor machen können. Also ich würde da nicht hinfahren und denken, wir überrennen die. Ich würde eher denken, dass die Eintracht, dass die ähnlich wie in Ingolstadt zu Werke gehen sollen. Halt, und dann wird halt so, dass die Eintracht Freiburg herspielt, das kennen wir noch nicht. Und ich hoffe, dass die Eintracht einfach eiskalt dort spielt. Und da, wenn ich die drei höre, Fabian, Meier und Rebic, dann habe ich das Gefühl, jeder von den dreien kann treffen. Deswegen reichen die mir vorne. Und ja. So ein bisschen, weil wir jetzt drei Tore kassiert haben, würde ich dann vielleicht auch für den Kopf von der Mannschaft, für die Einstellung sagen, ja, dass sie denken, okay, wir haben jetzt einen Sechser mehr auf dem Platz. Vielleicht sind wir so ein bisschen sicherer, dass wir denken, da brennt hinten nichts an, sondern dass wir 1-0 dort gewinnen einfach. Finde ich einen extrem guten Ansatz. Wäre etwas, was ich in der Tat mal probieren würde, ja. Dafür ist aber Huschti doch ein bisschen zu langsam, oder? Um dieses System mit der, die 8 rückt hinter, wenn der Außenverteidiger nach vorne zieht, gerade mit Uchipka dann auf der Seite eventuell. Das ist meiner Meinung nach mit dem Huschti, weil er einfach da doch ein bisschen, ja, entweder zu alt ist, aber man merkt das ja schon. Also über die volle Zeit kann er das auf keinen Fall gehen. Muss er aber ja eigentlich auch gar nicht. Also dementsprechend kannst du ja auch die Aufstellung dann irgendwann noch ändern. Aber ansonsten ist das schon was, wo du ja eher fitte Spieler, die wirklich Power haben. Und da ist Huschti, gehört da meiner Meinung nach nicht so dazu. Obwohl er uns eigentlich überrascht hat, die letzten Spiele, muss man ja auch sagen. Ja, also ich glaube, Geschwindigkeit ist jetzt da nicht seine Stärke, aber er hat halt einfach die nötige Erfahrung. Und ich würde jetzt mal hoffen, dass er das dann so ein bisschen durch seine Spielweise und durch seine Übersicht wieder wegmacht, dass er vielleicht die Geschwindigkeit an der Stelle auch gar nicht braucht. Ja. Ist jetzt auch alles eher Hoffen und Wunschdenken. Ich bin mal gespannt, obwohl wir jetzt schon eine viel, viel bessere Reservebank haben, immer noch nicht optimal besetzt sind, ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber für so Spielchen bräuchtest du im Endeffekt noch ein, zwei Spieler im defensiven Mittelfeld. Auch ja, in der Innenverteidigung stellt sie sich ja eigentlich dann selbst auf mit Hector und Vallejo. Ist halt ein bisschen, ja, siehst du, es hätte noch an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen Geld aufgetrieben werden müssen, um den Kader einfach noch ein bisschen breiter zu machen, um noch flexibler, um auch so taktische Spielchen, wie du jetzt sagst, Basti, da auch wirklich effizient und richtig gut mit guten Spielern auf den Einzelpositionen besetzen zu können. Ja, also klar, in der Dieser Königstransfer, den wir immer in den in den Sendungen vor der Saison haben wir immer, egal ob es in Nizza war oder wo es war, wir haben ja immer gesagt, ja, der Königstransfer, der kommt noch, der kam gar nicht. Also gerade in der Innenverteidigung fehlt uns halt wirklich einer. Zu sehen, dass quasi Chandler da jetzt sowohl Backup, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, sowohl Backup für die Rechtsverteidiger als auch für die Innenverteidigerposition ist, das lässt bei mir mindestens spontan wieder zwei graue Haare wachsen. Optimal ist das nicht, das stimmt, ja. Nein. Was für ein optimales Ergebnis würden wir uns denn erhoffen, Herr Dennis? Also, ich bin voll und ganz zufrieden, wenn wir 1-0 gewinnen. Du möchtest nur 1-0 gewinnen. Gut, Dennis backt kleine Brötchen. Marvin? Ja, Siegen ist schon schön, ja, aber ich sag mal, und 1-1. Marvin backt noch kleinere Brötchen. Mhm. Bastis Brötchen sind quasi gar nicht da, oder? Mit seinem 2-2-Tipp. So, ist auch ein Brötchen. Ja. Es schmeckt ähnlich wie Marvins Brötchen. Ist vielleicht noch ein bisschen mehr Körner drauf als bei Marvins Brötchen. Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, die Freiburger, die spielen, als wären sie aus der Bundesliga nicht weg gewesen wären. Also ich meine, das ist, guck mal, wie die schon eingefunden haben, das ist aller Ehren wert. Natürlich verlieren die gegen die zu erwartbaren Gegner, die stärker sind, aber die zeigen immer eine kämpferisch einwandfreie Leistung. Auch zuletzt gegen Dortmund war das in der zweiten Halbzeit sogar richtig, richtig stark. Also da muss man schon sehen, da musst du mit der richtigen Intensität zu Werke gehen, um die einigermaßen zu bespielen. Und Petersen ist immer für ein Tor gut. Ganz ehrlich, Maximilian Philipp ist auch ein Spieler, den hatte ich da vorne großartig auf dem Schirm. Der hat jetzt schon 3 Tore gemacht. Also ich will nur sagen, da sind Spieler dabei und wir müssen das annehmen. Und das wird hier auf jeden Fall nichts, wo wir im Vorbeigehen einfach mal die Punkte mitnehmen. Und ja, die Eintracht muss schon sehen, dass sie hier Ach und Krach mindestens mal einen Punkt holt. Aber die mindestens genauso energisch dabei sein wie gegen die Hertha. Ja, ich sag, wir machen das nicht im Vorbeigehen mit den 3 Punkten, sondern einfach mit einem guten Spiel. Trotzdem nehmen wir 3 Punkte mit, indem wir einfach 2-0 gewinnen. Man muss ja auch immer bedenken, vor dem Spiel gegen Hertha hat man ja hinten fast keine Tore gefangen. Ja, ich wollte es nämlich auch mal. Ja, das stimmt schon. Also es war halt schon eher so, das hat unsere Tordifferenz so ein bisschen in die andere Richtung geschoben. Aber es zeigt doch auch, dass es gut ist. Also es ist doch super, das zu wissen, dass die Eintracht gegen eine Mannschaft wie die Hertha, die eigentlich hätte ich gedacht, wenn die Hertha hier das 1-0 macht, das ist was. Ist das durch, ja. Also wenn du in Darmstadt nichts reißt, dann spielst du gegen Darmstadt Deluxe, dann liegst du auch noch 1-0 hinten ziemlich früh, das dann. Und dann kommt doch dieses Tor von Fabian, was mich immer noch echt begeistert, deswegen spreche ich jetzt zum zweiten Mal. Das ist überragend gemacht, das Ding. Das ist, kann man gar nicht oft genug sagen. Wie der den Ball annimmt und dann abschließt. Und das hat mir echt Hoffnung gemacht. Das war nichts reingewirktes, kein abgefälschtes Ding. Das war ein geiles Ding. Ja. Und dann haben wir noch diesen Faktor Meier, auf den wir uns früher vielleicht zu viel verlassen haben. Wenn du aber dich von dem Faktor Meier löst und hast ihn trotzdem, das ist arg beruhigend. Also es ist arg beruhigend zu wissen, selbst wenn der mal 5 Spiele jetzt nicht trifft, dann sind halt andere dort, die irgendwann, und stellt vor, Terzic fängt auch irgendwann wieder zu treffen, dann können wir wirklich um Gottes Willen, wohin denn da mit den ganzen Toren, die da geschossen werden? Das werden ja, dann machen wir ja hier den BVB Konkurrenz mit den Ergebnissen. Europa Cup. So, jetzt habt ihr mich angesteckt hier. Okay. Hervorragend. Jetzt ist Herr Basti ganz oben auf dem Euphorie-Level. Jetzt holen wir ihn knallhart wieder auf den Boden zurück und sprechen über die Entscheidung des Fußballsportgerichts. Spätestens jetzt müsste er auf dem Boden angekommen sein, hervorragend. Die Entscheidung lautet wegen den Ausschreitungen im Spiel gegen Magdeburg in 2 Spielen Sperrung des Block 40, nämlich beim nächsten Spiel gegen die Bayern, wo jetzt nochmal so eine Länderspielpause davor ist, die mich maßlos nervt. Ach, wieder Länderspiel, das ist nicht zu fassen. Was soll denn diese Kacke? Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir gerade. Wozu brauchen wir denn Länderspiele? Ja. Ich will jetzt Bundesliga, ich will Champions League. Ich habe richtig Bock auf Champions League. Ja. Also, und dann kommen die wieder mit dem Länderspiel an, wo wir. Also unsäglich. Ich verstehe es auch nicht. Ja, da hast du 6 Spieltage rum, ja, bist gerade mal so richtig irgendwie da angekommen und dann hauen sie dir direkt wieder so eine Länderspielpause. Ich weiß gar nicht, ist das Qualifikationsspiel oder ist das wieder irgend so ein dämliches Freundschaftsspiel? Am Ende des Tages interessiert es mich auch gar nicht, aber es ist nervig ohne Ende. Mittlerweile weiß man das gar nicht mehr, gell? Ja. Also was der Marvin gesagt hat, ist echt, dass er eben so Länderspielpause. Ich habe es sogar hier auf meinem Zettel stehen. Also das wird immer nerviger, habe ich das Gefühl. Also früher gab es auch mal okay, Länderspielpause, aber ich habe mittlerweile, rege ich mich genauso auf wieder, Marvin. Also ich denke so, oh, nee, und dann interessiert es einen wirklich auch nicht mehr, ob es ein Quali-Spiel ist. Ja, das ist irgendwie eine merkwürdige Entwicklung, weil man weiß ja, dass die spielen. Also es ist ja nicht so, dass nur weil es uns jetzt nicht mehr so interessiert wie früher, dass es jetzt aufhört. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die ist immer nerviger geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das nicht gewusst, wenn das nicht vorhin irgendwie im Vorcheck-Podcast oder irgendwas angesprochen wäre. Ich hätte das gar nicht mitgekriegt, dass da jetzt schon wieder Länderspielpause ist, weil es mich halt absolut nicht interessiert. Aber natürlich, aber wie kann einen das auch denn großartig interessieren, wenn du komplett als Fußballkopf mit anderen Dingen beschäftigt bist, die in der Liga liegen? Das ist natürlich aber auch echt schlecht geplant, natürlich nicht vom DFB, die können da ja im Endeffekt auch nur im begrenzten Maße was, das sind internationale Spiele, die sind festgelegt, dass da die Nationalmannschaften spielen müssen. Da müssten die eigentlich nur opponieren, müssen sagen, Leute, so geht's nicht, wir müssen das besser legen, denn es ist halt absolut schädlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Nationen ist, für Deutschland, die momentan sowieso auf dem absoluten Abwärtstrend sind, wenn es darum geht, irgendwie die Fanmassen zu mobilisieren für solche Spiele, die nicht in Europa und Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Es ist natürlich absolut tödlich, denn normalerweise musst du eigentlich so eine Vorzeit haben, dass du die Fans mal wieder reinholst, dass du sagst, ja, mal wieder Bock, auch mal wieder ein Länderspiel zu sehen. Aber so nervst du halt alle Fußballbegeisterten, die Bundesliga schauen, die Champions League schauen. Du gehst denen damit ja nur auf den Sack und du gehst auch den Trainern auf den Sack, die eigentlich einen Rhythmus erstmal reinbringen wollen. Das ist von vorne bis hinten schlecht geplant. Ich kann mir nur vorstellen, dass das sind offizielle FIFA-Länderspiele sind. Also das ist absolut, absolut fatal. Und ich glaube, das tut dem Nationalmannschaftsfußball auch nicht gut, dass wir jetzt hier wieder so ein lustiges Länderspiel haben hier gegen, ja, was ist, ich glaube gegen Tschechien spielen wir, ne? Gegen Tschechien und Nordirland oder so, wenn ich es richtig weiß. Nordirland schon wieder. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Mix aus dem, was der Marvin gesagt hat, aber auch allgemein, dass mich nicht mehr bockt. Irgendwie. Nee, ich finde, man hatte jetzt auch einfach durch die ganze, durch EM und Olympia hatte man jetzt auch einfach mehr als genug Länderspiel. Ich will jetzt einfach mal ein halbes Jahr keine Nationalmannschaft sehen. Ja, ich bin ja der Erste, der da meckert, aber die Sachen müssen ja irgendwann gespielt werden. Es ist ja Das ist also den Termin nach dem ersten Spieltag direkt, aber das ist passiert, ist leider so. Ich würde es aber auch irgendwie gut finden, wenn man es vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auf unter der Woche verschieben würde, wenn keine Champions League ist. Dass es halt einfach nur unter der Woche ist, in, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch. Und dann haben, dann müssen die Zeit, ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Weil ja. Mich nervt es auch. Also mich nervt es auch, was haben die, wann spielen die jetzt überhaupt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Freitags und dienstags oder wie ist das? Nee, jetzt die spielen jetzt wieder samstags und dienstags, ja. Ah, okay. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ich finde, was der Marvin gesagt hat, stimmt. Weißt du, du verlierst, mir fällt es immer schwerer, auch die ganze gesamte Bundesliga wieder immer zu verfolgen mit demselben Eifer wie immer und Champions League auch teilweise, außer wenn jetzt so Dortmund gegen Real spielt, schaue ich mir das auch an. Aber wenn dann die Länderspiele dazwischen kommen, das ist irgendwie trotzdem wie so ein Loch. Das liegt aber daran, dass der Fußball, der da geboten ist, der hat, der ist echt sehr weit entfernt von dem, was ich mir vorstelle. Ich finde da momentan nichts Interessantes. Und das, aber wir haben es ja schon ausufernd diskutiert über die Mannschaft und alles Mögliche. Aber ja. Es ist schwierig, glaube ich. Ich wüsste jetzt auch, außer das unter der Woche, die Unterwoche das verschwinden zu lassen, keine Alternative, ehrlich gesagt. Aber es ist wirklich so, dieser Plan, der von den verantwortlichen Stellen da erstellt wird, trägt dazu bei, dass wir immer genervter werden. Denn es ist ja hanebüchener Unsinn. Wenn ich weiß noch früher, da war es halt, hast du ein Länderspiel am Samstag gehabt. Du hast ein Länderspiel am Mittwoch gehabt und am Samstag. So, und dann weißt du Bescheid, okay, das ist doch noch eine ganz ordentliche Zeit. Aber heutzutage weißt du nicht mehr, ob jetzt plötzlich am Dienstag oder am Freitag mal ein Länderspiel ist. Das hängt damit zusammen, dass du möglichst viele Spieltage hast und wahrscheinlich vielleicht viel übertragen kannst. Ich weiß gar nicht, das kann ich gar nicht so wirklich nachvollziehen. Ich glaube, das heißt, die Vereine wollten das. Die Vereine wollten das, glaube ich, damit länger Platz zwischen den Spielen ist, was ja aber auch an der anderen Seite dann auch wieder keinen Sinn macht. Ob du jetzt vorher oder nach, also das ist ja im Endeffekt von der Belastung her die gleiche. Aber für den Fan ist es doch scheiße, wenn er jetzt nicht weiß, ob er jetzt am Freitag den Fernseher anmachen soll oder am Sonntag und dann hast du plötzlich auch mal Spiele. Und dann wird es ganz abstrus, wurde, glaube ich, in einem Jahr, ich habe mir den Plan mal angeguckt von einer Weile, da warst du, spielst du plötzlich am Montag. So, ja, also auch da muss man mal echt sagen, es hat irgendwo, der Wahnsinn kennt auch mal irgendwann seine Grenzen. Und man muss auch wirklich davon ausgehen, dass dieses Rad immer weiter gedreht wird und dann verlieren die Leute auch komplett die Lust an der Nationalmannschaft. Also es fängt natürlich bei uns in persönlicher Hinsicht schon an, das haben wir ja, wie hat der Basti ja schon angesprochen, aber auch da muss man einwirken, auch mal ein bisschen, also ich nutze das Wort ja relativ selten, aber ein bisschen traditionsbewusst zu sagen, okay, lass uns die Nationalmannschaft wieder zu üblichen Zeiten zurückkehren, da weiß dann jeder Fan und freut sich vielleicht auch mal. Und weißt du, es ist ja so, guck mal, wir haben jetzt hier einen Rhythmus, wo wir, glaube ich, jeden Monat zwei Länderspiele haben. Aber dann irgendwie im Dezember ist dann gar nichts mehr. Eigentlich sollten wir es vielleicht auch mal so einrichten, dass wir ein bisschen früher Weihnachtspause haben oder Winterpause haben und dass wir dann diese Spiele und dass wir vielleicht am Stück zwei vor der Weihnachtspause und zwei nach der Weihnachtspause, dann hast du auch im Endeffekt vier Spiele und da hast du nicht so ganz zerklüftet. Ist alles nur, das ist jetzt nicht unausgegoren von mir, aber einfach damit du weniger diesen Fluss, diesen Euphoriefluss, wenn es um Bundesliga geht, weniger ausbremst. Weil es ist natürlich für Vereine wie die Eintracht so, wenn die gerade einen Lauf hat, ey, ganz ehrlich, wenn die Eintracht jetzt die ganze Zeit nur 0 Punkte einfahren würde, würden wir auch sagen, okay, gut, die Nationalmannschaftspause, genauso haben wir vor 2 Jahren schon gesprochen, als es scheiße lief oder vor einem Jahr, ne? Aber jetzt läuft es halt gut und jetzt finden wir es halt kacke, wie es halt so ist. Ich glaube, die auf Schalke, die haben jetzt nichts dagegen, wenn jetzt hier irgendwie Länderspielpause ist. So ist es. Ja, obwohl, du trägst es ja dann auch länger mit dir rum. Also. Ja, also ich habe gerade eben nochmal geguckt, zwischen dem 10. und dem 11. Spieltag ist dann auch schon wieder Länderspielpause. Das sind dann die anderen beiden Spiele. Das, jetzt, wo ich das gerade gelesen habe, nervt mich das gerade eben noch mal mehr. Ja, das Ding ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, die machen ja nicht mehr jetzt, oder? Ja, aber Ich habe dasselbe subjektive Gefühl wie ihr. Aber eigentlich kann ja eigentlich nicht viel mehr geworden sein. Früher hat mich das aber nicht so krass gestört, ich weiß aber nicht warum. Aber mittlerweile in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren kann ich das richtig ab. Weil der Rhythmus, der Rhythmus ist ein anderer geworden und es wird halt auch anders da vermarktet, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben und ich finde es interessant, dass ihr das ähnlich seht, weil ich, als ich mir vorhin aufgeschrieben habe, ich konnte es gar nicht begründen, wie alles, was ich hier sage, aber nein, weil ich konnte es einfach nicht, ich konnte es nicht greifen, weil ich habe mir dann gedacht, ja, aber eigentlich muss es ja früher auch so gewesen sein, warum ist mir das da nicht so aufgefallen? Aber wenn ich jetzt Länderspielpause höre, dann denke ich mir, oh nee, Das ist für mich so, wie als wenn der Fußball komplett zwei Wochen pausiert. Also das ist nicht so, dass ich da denke, ah, mal gucken, wer da spielt. Sondern ich blende das vollkommen aus. Und ich merke das manchmal dann, wie sich das bei mir verändert hat, wenn mir irgendwelche Freunde, mit denen ich jetzt nicht so engen Kontakt habe, aber die mir dann schreiben, oh geil, hast du voll in Holland gegen den geschaut? Dann denke ich mir, nee, ich wusste nicht mal, dass die spielen. Und das ist für mich eigentlich echt untypisch. In meiner Wahrnehmung hat sich das halt einfach gedreht. Also wenn ich das mal vergleiche mit früher, da waren für mich Spiele der Nationalmannschaft immer was Besonderes, weil die für mich in meiner Erinnerung, vielleicht habe ich auch einfach einen Teil damals schon nicht mitbekommen und vielleicht war das deswegen so, ich weiß es nicht mehr, einfach nicht so häufig waren und deswegen waren die für mich was Besonderes. Aber wenn du das jetzt einfach alle vier Wochen um die Ohren gehauen bekommst, dass da wieder sowas ist, ja, wo dann hier irgendwie siehst, Deutschland gegen San Marino, wo du auch denkst, so, ja, aber nee, warum? Ja, das ist, da ist kein Besonderheitsfaktor mehr. Das ist das, was du immer siehst und es sind immer die gleichen langweiligen Dinger. Nee, da ist halt auch einfach deswegen für mich auch irgendwie so ein bisschen der Reiz raus. Wahrscheinlich habe ich früher einfach wirklich die Hälfte der Spieler nicht mitbekommen und vielleicht war es deswegen interessanter, ich weiß es nicht. Also mir ging es auch schon früher so ein bisschen auf den Sack, dass gerade am Anfang der Saison ich das als immens störend empfand, wenn du Länderspieler, so viele Länderspieler hattest. Also es war schon nicht in genau der Häufigkeit, aber es war schon relativ ähnlich. Hm. Das wird uns aber dann ein bisschen mehr zum Vorteil oder war, glaube ich, aber früher noch, je länger die Saison geht, da gibt es dann auch, da gab es früher, glaube ich, mehr Pausen, Länderspielpausen. Da war das ganz gut für die Mannschaft, gerade für die Eintracht, wenn du immer so im Eintracht-Modus denkst. Aber ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr ganz so viele Länderspielpausen, so je heißer die Saison wird. Weil, naja gut, Ausfallzeiten und so weiter und so fort, das bringt dann uns auch wenige. Aber es ist natürlich so, René, du hast es natürlich gut angesprochen, du spielst potenziell vielleicht gegen ein, zwei Mal Mannschaften, das sind auf jeden Fall mindestens mal zwei Spiele, zwei bis vier. Das ist auch nicht optimal, da hätte man, oder hat man ja drüber nachgedacht, dass man eine eigene kleine Runde spielt für die ganz kleinen, die dann in einer Runde weiterkommen und dann in der nächsten Turnierphase dann gegen die größeren spielen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, aber da hat man sich anscheinend dagegen entschieden, weil man ja auch das Konzept der, ja, wie soll ich sagen, das Konzept will, dass man ja zumindest zur nächsten Europameisterschaft ja ganz viele Länder mit einschließt und auch auf FIFA-Ebene hat man sich dagegen entschlossen, dann ist es halt so. Ja, aber ganz ehrlich, wen interessiert denn einen, auch wenn es ein offizielles Qualifikationsspiel ist, Deutschland gegen San Marino? Also da kannst du ja, das Ergebnis... Willst du jetzt machen, willst du jetzt San Marino rauswerfen? Nein, das nicht, aber dann halt wirklich eher zu sagen, ja, dann lass die doch gegen jemanden spielen, wo es halt auch interessanter ist, wo du vielleicht auch ein Spiel siehst, jetzt weil, jetzt ganz aber ehrlich, das ist doch ein absolut ungleichmäßiges Verhältnis, also da kannst du das Ergebnis doch würfeln, das ist doch wahrscheinlich fairer, als das Ding ja, du hättest es ja wirklich, du hättest es ja wirklich nur so lösen können mit einer Vorqualifikation, das wäre die einzige Option gewesen, aber da musst du ja aber auch eine Pause machen, also dann, was ist denn, wenn Leute Länder, wenn jemanden, also wo ziehst du denn die Grenze, was eine Kleinnation ist, gut, das kannst du mit diesem Koeffizient machen, aber das ist ja für die Eintracht vielleicht jetzt nicht unbedingt besser, wenn dann müsst ihr ja auch aber wenn du das spielen. Dann wirklich über so eine Art kleines Turnier oder irgendwas machst, dann kannst du halt wirklich sagen von wegen, okay, keine zwei Pausen, sondern einfach nicht Mitte Dezember Liga fertig, sondern schon zum Anfang Dezember und dann gibt es halt wirklich einfach ein Turnier, was mal ja, 10 Tage auch, geht oder so. Man muss aber mal ganz klar sagen, dass die Nationalspiele von San Marino, Gibraltar und anderen ja, Ministaaten in der Regel nicht bei größeren Ligen spielen. Und das ja, dann gut, schon einfach möglich ist. Die haben da das Problem, die müssen sich unbezahlten Urlaub nehmen, weil die gehen halt nebenher noch der vernünftigen Arbeit nach. Ja, genau. Also das könntest du zum Beispiel wirklich auch in der Sommerpause machen. Also ich meine, guck dir doch an, die erste Runde der internationalen Pokalspiele, sei es jetzt Champions League oder sei es UEFA Cup, die werden auch mitten in der Sommerpause schon veranstaltet, weil die Vereine halt so klein sind. Naja, das muss halt alles erstmal ausgespielt werden. Ne? Also wäre für mich schon eine Option. Aber wir sind nicht im Komitee, das zu entscheiden. Wir können nur Denkanstöße liefern und im Endeffekt sind wir nur sauer, dass wir nicht die Bundesliga sehen können. Ja, vielleicht wäre es aber sinnvoll, wenn wir da in dem Komitee drin wären. Aber eigentlich wollten wir uns ja darüber aufregen, dass für zwei Spiele der Block 40 gesperrt ist und die Leute wieder durchs Stadion wandern müssen und dass wir in der Rückrunde personalisierte Auswärtskarten haben müssen. Ich glaube, das stimmt aber so nicht ganz. Der Block 40 ist gegen die Bayern gesperrt. Gegen Ingolstadt ist der komplette Pokal. Stehplatz, Pokal, im Ingolstadt im Pokal sind komplette Stehplatzkarten von uns weg und nur spezielle Dauerkarten Sitzplatzinhaber dürfen ins Stadion. Okay, sind dann wohl nur 15.000 Frankfurter. Dann hatte ich mir das falsch notiert. Ich hatte mir das notiert, dass wir beides mal Block 40 nee, haben. Ich glaube, die Strafe im Pokal gegen Ingolstadt ist deutlich größer als die gegen die Bayern. Also was mich jetzt das, ist, auch das betrifft dann nicht nur Block 40. Und auch das mit den personalisierten Auswärtstickets, ich glaube, da kommt noch dazu, dass wir 50 Ordner dann immer stellen müssen, die irgendwie speziell dann eben auswärts noch die Fankurve begleiten. Das ist ja halt auch finanziell krass. Also das darf man nicht vernachlässigen. Verpflichte mal 50 Ordner, die ganze Zeit dann da rumwurschteln. Das ist auch eigentlich schon eine Belastung für die Eintracht in finanzieller Hinsicht. Das musst du ja dann für, ja, also finde ich nicht ohne. Aber natürlich, wo viel mehr drüber gesprochen wird, ist natürlich die Personalisierung der Tickets. Genau. Was für die komplette Rückrunde gilt. Genau. Aber das... Oh, Mann. Lass es raus, Basti. Nee, ich mache jetzt immer so Filterungsatmung, damit es nicht ungefiltert rauskommt. Nee, was machst aber, du? Filterungsatmung? Ja, ich filter jetzt. Ich mache erstmal so, um dann das erste, was ich gesagt hätte, dass ich das nicht sage und jetzt nochmal neue Luft hole und dann die schlimmsten Sachen schon rausgefiltert sind. Aber das ist ja ein Testballon, glaube ich. Also ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass das manchen ganz gut in den Kram passt, dass immer wieder solche Sachen passiert und die jetzt Maßnahmen ergreifen, ähnlich wie das in der Politik gemacht wird mit der Vorratsdatenspeicherung, auch wenn es erwiesen ist, dass das nie was gebracht hat. Personalisierte Tickets wird auch nichts bringen. Wenn mein Name dort steht, Bastian Roth war in Ingolstadt gewesen, wie wollen die mir nachweisen, dass ich dann die Rakete geschossen habe? Was ist das? Also was soll das jetzt sein? Und die Kontrollen, das denkt ihr, da wird jeder dann den Ausweis kontrollieren am Auswärtsblock oder was? Soll ich 10 Stunden vom Spiel anreisen oder was? Also soweit ich hab's erwartet, kann sicherlich kommen, dass ja, dann du sollen die, überhaupt was, keine Lust hast, da will ja keiner mehr. Das ist ja im Endeffekt das. Das ist ja aber, glaube ich, das, was sie wollen. Genau. Ja, klar. Das Endziel ist. Die wollen das wie in Italien haben, oder? Also die wollen das so haben, dass es irgendwann die Spitze davon ist, dass die sagen, okay, wir brauchen keine Auswärtsfans mehr, dann haben wir keinen Stress mehr. Das ist, glaube ich, das, was die haben wollen. Und das werden die dann auch bekommen. Ja, kann man so oder so sehen. Also für viele freut es dann, die haben dann sicher, ich weiß nicht, ob das, es gab sich jetzt irgendwann ein Urteil vorher, wo gesagt wurde, irgendein normales Gericht hat entschieden, dass Einzeltäter die Strafen jetzt zahlen müssen. Ja. Ja, das fand ich eigentlich ein gutes Zeichen dahin, weil was da getan wird, ist nicht zu rechtfertigen, aber was jetzt passiert, ist ja auch sinnvolle. Ist doch das ja, aber was jetzt passiert, entzweit ja wieder nur die Leute. Passiert, macht einen Graben auf zwischen, wenn ich lese, ja, die Ultras müssen sich hinterfragen. Die gewisse Teile von den Ultras können auch nichts dafür, wenn da zwei Leute Raketen abschießen. Die Ultras haben mit Sicherheit ihre Standpunkte, die an gewissen Stellen ein bisschen selbstherrlich sind und extrem. Aber die gehen mit Sicherheit nicht dahin und sagen, so Leute, was machen wir heute? Wir schießen heute 2 Raketen auf die Magdeburger. Das ist. Und Fanszenen sind trotzdem, glaube ich, nicht so, wie Leute mit irgendeinem Statistikbuch das vorstellen. Ich glaube nicht, dass in Dortmund die gesamte Fanszene begeistert ist, wenn sich da eine 1-2-3 Pillow Pie Riot Crew gründet, die offensichtlich recht sind. Hm. Aber was sollen die jetzt machen? So soll jetzt eine komplette Südtribüne irgendwie in den Dreck gezogen werden, wird ja auch. Und was sollen wir jetzt machen? Klar haben wir Problemfälle. Und ich sehe den Ansatz, der jetzt da gewählt wird, der wird nur dafür sorgen, dass es jetzt Stress unter den Fans gibt. Das heißt dann, ja, ihr scheiß Idioten, hier, wegen euch darf ich jetzt nicht da rein. Haben sie recht, aber wer sind denn ihr Idioten? Wer ist das denn? Wenn ich jetzt lese, ja, ihr Idioten, wer ist das? Das sind die zwei, die Raketen geschossen haben oder was? Oder sind das alle, die nicht unbedingt Schnappatmung kriegen, wenn es Pyrotechnik gezündet wird? Da gibt es so viele Grauzonen und der DFB ist so hilflos. also aus meinen, also wie es auf mich wirkt. Weil diese Sachen, die beschießen, die haben noch nie irgendwo geholfen. Und ja, aber wenn es jetzt so weit ist, dass man sagt, langsam wird diese 12-12-Sache, die damals eingeführt wurde, ja, so langsam, die werden das ganz langsam machen jetzt. Die werden langsam uns dran gewöhnen auf personalisierte Auswärtstickets, dann wird das nächste passieren, dann ist das. Und man hat es ja schon gesehen, da dürfen nur so und so viele Leute, bei Schalke war es, glaube ich, oder bei Dortmund, ich weiß jetzt nicht mehr, da dürfen dann irgendwie nur die Hälfte von dem Gästekontingent verkauft werden. Es wird langsam, wird das so beschränkt, dass die alles, was so ein bisschen nicht zu diesem Hochglanzprodukt Bundesliga passt, aus dem Stadion verschwindet. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber es wird aber auf über lange Sicht so sein. Es wurde in England, wurde das auch geschafft. Und ja, gut, das wird dann so sein. Ich fände es trotzdem besser, wenn man probieren würde, zielgerichtete Lösungen zu finden als Kollektivstrafen, die meiner Meinung nach immer noch nicht vor irgendeinem ordentlichen Gericht standhalten würden. Ja, also ehrlich gesagt, ich sehe das auch problematisch, aber ich verstehe grundsätzlich die Dinge nicht, wenn das jetzt bei dem, wie jetzt auswärts dann immer passieren soll. Wir sind immer noch in der Bundesliga und es gibt immer noch überall Überwachungskameras in den Stadien. Und die technischen Möglichkeiten sind trotzdem da, die Einzeltäter dann dementsprechend rauszufiltern. Warum er das dann anscheinend nicht nutzt und dann lieber sowas macht, kann ich nur im sehr begrenzten Maße verstehen. Momentan bin ich da irgendwie einfach sehr, sehr, sehr skeptisch. Weiß auch nicht, was das bringen soll. Und im Zweifel, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das dazu führt, dass das dann eingedämmt wird. Ob es dann wirklich dazu führt, dass dann keiner mehr irgendwie Pyrotechnik oder sonst irgendwie was nutzt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das alles der richtige Weg ist, der hier eingeschlagen wird. Solche Kollektivmaßnahmen finde ich in der Regel wenig sinnvoll. Aber was ich ja auch interessant finde, ist eigentlich die Frage, die sich Herr Dittel bei, nicht Dittel, nicht wie die Dittelmaus, sondern Herr Dittel, gestellt hat, bei Twitter, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, der Stefan Dittel, der ist ja auch so ein Sportrechtler und der hat die Frage gestellt, wie ist es denn eigentlich, die Leute, die jetzt für Bayern Tickets haben, ne? Kann man das einfach so machen? Ja, kann man die Leute jetzt irgendwie rausschicken? Also wie soll das funktionieren? Finde ich eine absolut berechtigte Frage, weil so rechtlich ohne weiteres dürfte es nicht funktionieren, dass du Leute, die momentan schon im Besitz einer Karte sind, dass du denen einfach ein Verbot aussprichst, dass sie nicht irgendwie teilnehmen dürfen. Ja, weil die Karte Hausrecht aber doch sein und sie kriegen es ja entschädigt. Also ich glaube einfach, du bekommst ja anteilig deine Dauerkarte für die Spiele immer wieder zurück, wenn du die Karten okay, auch du bekommst eine Entschädigung. Ja, du musst ja eine Entschädigung bekommen, es sei denn, du hättest halt eben in den AGBs irgendwas drin, aber ansonsten hast du ja einen gültigen also Vertrag, der ja einfach eine Gegenleistung einschließt und die Gegenleistung ist Anwesenheit im Stadion. So, wenn du die nicht bekommst, dann hält halt einfach der eine Vertragspartner seine Vereinbarung nicht und dann musst du das irgendwie entschädigen. Das macht es ja eigentlich dann sogar noch schlimmer, weil die Entschädigung muss ja auch die Eintracht zahlen. Ja? Also finanziell ist das schon halt einfach ein schwieriges Ding. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja. Also es ist ein schwieriges Thema, weil du kannst ja genau. Die Aktion kannst du verteidigen, dass die Eintracht schon unter Beobachtung stand, wo sowas passiert. Das Problem ist ja, das hat mich ja nicht mal mehr schockiert. Also du hast gesagt, gut, so ist es halt. Also wenn, man hat das Gefühl, man gewöhnt sich da schon dran fast. Also dass du sagst, oh, der Block ist zu, dann gehen die halt dahin, gegen Stuttgart war es, glaube ich, jetzt war es wieder und jetzt wird es auch wieder sein. Ja. Also ist es ja wird auch so. Ist ja auch so, dass du fast noch mit Schlimmerem gerechnet hast, hat er auch. Ja. Nur gestern er hat gesagt, ja. Er hat ja auch gemeint, naja gut, im Zweifel hätte es noch viel schlimmer kommen können. Ja, so ist es auch. Nach dem, was ich davor schon gehört habe, es gab ja auch die Gerüchte mit, dass wir einen Pokalausschluss bekommen. Übrigens, die ganze Pokaldiskussion, da müssen wir auch eigentlich nochmal irgendwann drüber reden, weil ich habe so das Gefühl, dass es überhaupt keine Euphorie gibt, wenn es also DFB-Pokal, das scheint hier wirklich komplett versandet zu sein. Ich glaube, weiß nicht, ob der Ticketverkauf schon losging, aber auch da hört man gar nichts von. Ja, gut, okay, Ingolstadt ist ja, gut, der ist jetzt beschränkt auf 15.000. Ja, okay, ist jetzt nicht der, ist jetzt auch nicht, Ingolstadt ist jetzt nicht der tiefste Gegner, aber ist ja potenziell immer noch eine Möglichkeit, weiterzukommen. Also ich höre überhaupt nichts, so ein bisschen euphoriemäßig. Weiß nicht, ob es so gut ist, dass die Regularien mittlerweile so sind, dass du nur noch als Pokalsieger in die Euroleague kommst. Ich glaube, da schneiden sich auch ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber gut. Ja, aber trotzdem ist es ja eigentlich für Vereine wie uns interessant wegen den Einnahmen. Also ja, normal schon. So ein, aber irgendwie. Also es sollte trotzdem, ja. Aber ich habe auch dasselbe Gefühl wie du. Ich merke das bei mir selber sogar auch. Deswegen, oh, Ingolstadt Pokal zu Hause. War auch mal anders. Also ich erinnere mich hier an was, Halbfinals gegen Bielefeld oder was das war. Ja, geil, geil. Halbfinale ja, gegen Bielefeld. Schlimmes Spiel. Also nicht wirklich gut. Wir haben es halt irgendwie geschafft, weiterzukommen. Und dann halt Finale und so weiter. Ja, natürlich. Das sind halt so, ich weiß nicht, irgendwie der jahrelange Pokalschlawine, der die Eintracht irgendwie als Mannschaft mit sich herumgetragen hat, ist mittlerweile auch auf die Fans übergetreten. Hm. Kann sein, ja. Aber gut, anderes Thema. Wir waren ja jetzt nochmal bei der Fans. Was ich interessant fand, die Verfehlung war ja im DFB-Pokal gegen Magdeburg. Korrekt. Und dann geht's im Pokalausschuss, aber arbeiten die dann in dem Sinne, jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, mit der DFL dann zusammen oder was? Das heißt, wenn ich im DFB-Pokal was mache, werde ich bei der DFL auch bestraft, oder wie? Wir standen ja irgendwie unter Bewährung. Aber wenn ich jetzt, mit das eine ist doch DFB und das eine ist doch DFL. Das ist doch auch mit den Ligen so, die welche Liga, das stimmt, die dritte Liga stimmt, ist vom DFB. Ja. Also da hat der DFB entschieden, dass Red Bull Leipzig zum Beispiel reinkommt und dann in der zweiten Liga musste der DFL entscheiden. Aber bei den Sachen ist es dann tatsächlich so, dass, also wenn ich jetzt im DFB-Pokal Scheiß baue, überträgt sich das auch auf meine DFL Sachen oder was. Ich habe das nicht so genau verstanden. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Eintracht nur im Pokal bestraft wird, so wie Dresden. Die sind auch vom Pokal dann rausgeschlossen worden oder was war da, als sie in Dortmund so einen Scheiß gemacht haben. Das ist ein guter Punkt. Das ist eher eine Frage. Also ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Aber scheint ja dann so zu sein, dass das ein gemeinsames Recht ist. Vielleicht ging das jetzt nur, weil das eine auf Bewährung halt war und dementsprechend du ja deine Nichteignung festgestellt wurde, ohne dass einen direkten Bezug hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also hast du aber schon recht, es ist interessant, dass das nicht getrennt voneinander gesehen wird. Es gibt ja auch kein DFL-Sportgericht. Es gibt ja nur das DFB-Sportgericht. Also das scheint ja übergreifend dann für beides, sowohl für DFB als auch für DFL zuständig zu sein. Das heißt, die DFL dann beauftragt das auch, weil der DFL an anderen Sachen ja trotzdem alleine entscheidet. Aber da nicht, oder was? Das ist es, was ich nicht verstanden habe. Das nehmen wir gerne mal mit, um die Frage anderweitig zu klären, weil bevor wir jetzt hier in trauter Unwissenheit irgendwie Unsinn babbeln, würden wir uns lieber noch einen Aufschlag. Ja, da suchen wir uns mal jemanden, der das auseinanderklabüstern kann und dann kann der sich das hier mal uns erklärend einschalten. Das finde ich, glaube ich, dann ganz gut. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel oder wolltet ihr zu der Situation noch was sagen? Ja, nö, kann man dazu sagen. Genau. Wir haben, glaube ich, die Ereignisse in Magdeburg haben wir ziemlich gut aufgearbeitet. Mehr kann man jetzt auch nicht tun, dass die Strafe jetzt so ist. Ist so. Und dass die Strafen an gewissen Stellen ja nicht zweckdienlich sind, glaube ich, bleibt so. Das wird auch erstmal so bleiben. Da sind zwei verhärtete Fronten. Es werden jetzt immer mehr verhärtete Fronten, nicht nur Fans gegen DFB, sondern jetzt die Fans auch untereinander, weil die einen keinen Bock mehr auf diese drakonischen Strafen haben, die anderen sehen es nicht ein. Ja, wird wahrscheinlich erstmal so bleiben. Finde ich schade. Ich habe Angst, ich hatte ja nach dem Magdeburg-Spiel Angst, dass das in der Frankfurter Fernsehen ist, war da gegen Schalke erleichtert, dass es nicht so ist. Wahrscheinlich wird es jetzt ist wieder ein neues Thema, jetzt, weil man jetzt zu spüren bekommt, was passiert ist. Und ja, ich finde es schade. Ich bin eher jemand, der gerne in Harmonie lebt, gell? Auch wenn man das nicht meint. Aber es wird trotzdem jetzt immer wieder diese. Es werden Diskussionen aufgemacht, wo Leute sich irgendwie denken, dass sie sich irgendwo zugehören müssen. Sagen pro, die anderen contra und es wird immer wieder vergessen, das ist auch also das ist wie oft überall so ist, das nervt mich, weil du das Gefühl hast, dass da zum Beispiel Leute getrennt werden, die eigentlich gar kein Problem miteinander haben. Also es gibt bestimmt einen Fan, der steht in der Kurve, der findet Pyrotechnik nicht schlimm, zündet aber selber nicht, und dann gibt es einen, der findet das nicht ganz so toll, aber für ihn geht die Welt auch nicht unter. Die beiden werden ja komplett rausgesogen jetzt. Die hätten sich wahrscheinlich niemals geschritten, aber die werden jetzt komplett rausgesogen, auf eine Seite gedrängt und du hast jetzt so ein Thema offen wie. Und beide Seiten haben trotzdem kein ultimatives Argument. Sowohl die einen als auch die andere Seite sind nicht da, wo man sagt, ja, der hat recht, der DFB, der macht es schon richtig, gegen die Chaoten sofort zu gehen, weil ich habe Angst, mit meinem Kind ins Stadion zu gehen. Das ist ja auch Schwachsinn. Genau wie es Schwachsinn ist, von den Ultras zu sagen, ja, oder von Befürwortern, nenne ich es mal, zu sagen, ja, das ist alles ungefährlich. Das ist beides Schwachsinn. Ja. Es ist weder, wenn du ins Stadion gehst, ist kein bürgerkriegsähnlicher Zustand und es ist auch immer noch nicht gefährlich, ins Stadion zu gehen. Und im europäischen Vergleich sowieso nicht. Es ändert nichts. Man muss da auch mal ein bisschen Druck aus dem Kessel lassen. Zu sagen, dass man so tut, als wäre in Deutschland lebensgefährlich, ins Stadion zu gehen und jetzt wir ja, müssen jetzt alle Stehplätze abschaffen. Aber die Diskussion ist ja da. Ja, dann würde ich aber nicht wissen, wie diese Verantwortungsträger reagieren würden, wenn die Verantwortung im italienischen oder türkischen Fußball hätten. Was würden die denn machen? Das Land verlassen oder was? Man muss trotzdem auch immer wieder auf positive Sachen hinweisen, finde ich. Und ich finde trotzdem, dass trotzdem das Erlebnis im Stadion noch einigermaßen sicher, auch wenn es natürlich große Verfehlungen gibt, die es zu bekämpfen gibt. Aber ich finde trotzdem, dass so ein bisschen, wenn man ein bisschen Historie rausnehmen würde, dass man viel konkreter diskutieren könnte, als statt, keine Ahnung. Es fehlt ja Gott sei Dank Johannes B. Kerner nicht mehr da. Der würde jetzt wahrscheinlich einen Polyesteranzug bei sich in der Sendung anzünden und sagen, ja, das sind die Gefahren. Hilft alles nichts. Bringt nichts. So eine Panikmache-Dings bringt nichts. Man muss, wenn Marvin hat es gesagt, es gibt so hochauflösende Technik, man muss weiter daran arbeiten, Einzeltäter dingfest zu machen. Die können dann schon nicht mal mehr ins Stadion, weil denen kannst du Stadionverbot geben, die kannst du anzeigen, die kriegen finanziellen Schaden. So. Und wenn das doch gelöst ist, ist doch alles gut. Nur mal ganz kurz. Also das ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen, so heißt es gänzlich, ist ein Schiedsgericht zwischen dem Ligaverband, dessen GmbH-Tochter DFL und dem DFB einerseits sowie den teilnehmenden Vereinen bzw. Kapitalgesellschaften an der Bundesliga bzw. zweiten Liga andererseits. Also so was Gemeinschaftliches. Ah, okay. Okay, also dann ist das quasi das Bindeglied oben drüber, was für alle schiedsgerichtlichen Belange zuständig ist und deswegen können die sowohl für das eine als auch für das andere entscheiden. Das heißt, spätestens an der Stelle wird sowieso wieder alles in einen Topf geworfen. Richtig. Und wenn es dann nochmal weitergeht, gibt es glaube ich sogar auch, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wenn du ganz weit drehst, könntest du theoretisch auch irgendwann später noch das Bundesverfassungsgericht anrufen, weil das ja die höchste Instanz für alle ist. Vielleicht sollte das mal einer machen. Aber ich glaube... ja, aber da brauchst du jetzt nicht anrufen, da geht jetzt keiner mehr in ein anderes Apparat. Ich rufe da jetzt an. Und sag das mit den Kollektivstrafen, das geht so nicht. Da bin ich jetzt auch, wie gesagt, da bin ich ja noch nicht hundertprozentig sicher. Okay, gehe ich mal von aus. Okay. Mhm. Gut, dann kommen wir mal weiter. Verhärtete Fronten gibt es auch bei unserem nächsten Thema, zumindest bei Basti und bei mir. Wir hatten die Hörer gefragt, was sie lieber spielen, FIFA oder Pro Evolution Soccer. Und Basti hat jetzt noch das letzte Mal die Möglichkeit, auf die richtige Seite zu wechseln, weil 67,7% haben sich ganz klar für FIFA ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Glückwunsch an FIFA. Die Leute gehen halt gerne den Weg des geringsten Widerstandes und zocken nur ein bisschen vor sich hin, anstatt sich mit dem richtigen Spiel zu beschäftigen. Gell? Ja, ich sag mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr die Zeit dazu habt, das machen zu können. Ja, wir haben halt nicht so viele, wir müssen halt nicht so lange arbeiten wie du, Marvin. Ja, genau. Ich kann auch nicht mehr so viel zocken, ich bin auch sehr traurig darüber. Ja, das hat aber bei dir andere Gründe. Das gar nicht. Wie, hat andere Gründe. Ich das heißt, ich arbeite auch ausnahmsweise. Stimmt, du gehörst ja jetzt auch zu den Vollzeitverdienern. Das ist schrecklich. Festangestellten, wollte ich sagen, Entschuldigung. Nicht Vollzeit, sondern Festangestellten. Ja, das hört sich mehr an. Ich wäre eigentlich ganz gerne Vollzeitverdiener. Muss ja nicht ich wäre gern Privatier, um hier ehrlich zu sein. Ja, das wäre ganz was anderes. Oh ja, das wäre schön. Ja, dann, wenn du Privatier wärst, könntest du auch bei unserer nächsten Kategorie mitmachen und könntest dich einfach zum Dummschwätzer der Woche aufstellen lassen. Wer ist es denn, wer steht denn diese Woche auf unserer Auswahlliste? Trommelwirbel. Karl-Heinz Rummenigge. Wie unerwartet. Für? Das ist Wahnsinn, gell. Für sein komplettes Interview, was er dem Spiegel gegeben hat. Ich habe leider keinen Link gefunden, weil es, glaube ich, im Bezahlbereich war, beziehungsweise im normalen Spiegel stand. Wie er sich quasi hingestellt hat und diese Reformen, die da jetzt beschlossen wurden, die er maßgeblich mit beeinflusst hat, so hinstellt, als wenn die den Fußball retten würden. das ist mit einer Abstrusität und Arroganz formuliert, wo du dann merkst, okay, jeden einzelnen Award, den er hier bekommen hat, hat er zurecht bekommen. Und das ist sein Meisterstück. Also es ist sein endgültig, wo man ihn jetzt in seinen bald den Lifetime Award geben kann. Und auch wahrscheinlich, ich werde ihn auch jetzt nicht mehr nominieren. Also es geht mir selber auf den Keks, immer wieder jede Woche über ihn zu sprechen. Aber er hat sich schon sehr weit entfernt, finde ich. Kann jeder sich selber eine Meinung bilden, wenn er das Interview liest. Wenn man es ganz lesen kann, also ich finde es jetzt ja auch nur hinter der Bezahlschranke, aber das wird ja vielleicht trotzdem dann irgendwann veröffentlicht, du weißt es. Also es scheint relativ lang zu sein. Du solltest auf jeden Fall nicht dafür zahlen. Ja, das werde ich ganz bestimmt nicht. Also ich gebe ja gerne mal Geld für Dinge aus, aber können wir ganz das nicht bestimmt im Podcast nicht. Also auch wenn es nur 39 Cent sind, also selbst die sind mir eindeutig zu viel. Allein wenn ich schon den Titel lese, die englische Liga erdrückt uns alle. Ja, jetzt ist aber gut. Du hast schon genug Werbung jetzt hier gemacht. Ja. Entschuldigung. Gut. Ich habe sogar jetzt auch noch, ist mir jetzt spontan eingefallen, auch noch ein Dummschwätzer der Woche. Und zwar ist es im Tandem. Thomas Scheito, der ein oder andere mag ihn noch kennen, ein Scheiter. Zigarettenschmuggler. Genau. Und Peter Neururer, die haben sich berufen gefühlt, zur Krise in Schalke ein bisschen Gift zu spucken. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Also ganz ehrlich jetzt, ne? Also Neururer, dass die sich alle immer auf den Plan gerufen fühlen, wenn es irgendwo mal nicht läuft und jetzt irgendwelche Wasserstandsmeldungen zu geben oder nein, ja und oh und problematisch und so. Also Leute, jetzt macht doch mal, ich meine, natürlich ist es mit Schalke nicht ohne, aber die haben hier den kompletten Neustart gemacht, ja. Ich bin jetzt weit davon entfernt, jetzt hier Schalke-Supporter zu werden, aber echt, haltet doch einfach alle mal die Klappe und lasst die Leute machen. Heidel hat über Jahrzehnte erfolgreich bei Mainz gearbeitet. Der weiß schon, wie das in diesem Fußballgeschäft läuft. Ja. Natürlich mag der Weinzierl jetzt nicht der allerbeste Trainer der Welt sein, aber die haben sich zusammengefunden, die arbeiten jetzt da durch und die werden sich auch aus diesem Nest wieder herausklabüstern und am Ende stehen sie halt definitiv nicht Champions League, das glaube ich, ist wirklich abgelaufen, aber du für einen neuen Start, dann musst du halt auch mal die bittere Pille nehmen und dann stehen sie am Ende der Saison vielleicht nur auf Platz 6, aber dann ist immer noch gut und die werden da unten rauskommen, aber man muss auch endlich mal sehen, dass man auf Schalke mal den Druck endlich mal ein bisschen rausnimmt und so Dummbabbler wie der Neururer, dass die überhaupt sich berufen fühlen und dass dann aber auch Sport 1 dann auch darauf abgeht und dann das groß pusht und so weiter und so fort. Ja, die ersten Krisen stimmen ein, also weißt du, das ist halt immer das Problem, aus Schalke kann nie etwas werden, wenn nicht endlich mal bei diesem kompletten Neuanfang alle mal an einem Strang ziehen, wenn sich überhaupt jemand wundert, warum die nicht Meister werden, dann hängt es auch zum großen Maße damit zusammen, dass nie Ruhe herrscht und dass es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, einigermaßen Ruhe da zu arbeiten. Wenn ich an Keller denke, der erfolgreichste Trainer, den ich auch nicht mega geil finde, aber der hat dort ordentliche Arbeit geleistet und wird immer zur Sau gemacht und es geht andauernd so. Natürlich hast du auch viel Pech gehabt, aber die haben jetzt keine schlechte Mannschaft, die haben viel zu viel Geld teilweise für Spieler rausgehauen, wenn ich an Mbolo denke. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das auszahlt, aber die haben trotzdem eine ordentliche Mannschaft. Aber man muss da auch jetzt mal sagen, wir ziehen an einem Strang und jetzt ist mal gut. Und dann muss auch so ein Neururer, der anscheinend schon wieder teilweise verzweifelt einen Job sucht, auch mal die Klappe halten. Ja, ich meine, natürlich kannst du sagen, was du willst, aber man muss auch nicht jedem, ich mag den Neururer, ich habe ja gar nichts gegen den, aber man muss auch nicht jedem dahergelaufenen Typ andauernd irgendwie ein Sprachrohr geben und Pietät, beziehungsweise auch mal ein bisschen Demut, wird einigen Sprachrohren in dieser Liga ganz gut tun. Sorry. Ja, musst du dich nicht entschuldigen. Dafür haben wir die Kategorie ja. Wen haben wir denn da noch auf der Liste? Ich sehe da noch zwei Namen. Ja, den Benedikt de Kövi, das muss ich glaube ich ja zurücknehmen, weil ich habe das Zitat von ihm nicht mehr gefunden, aber ich meine mich zu erinnern, dass er nach dem Eintracht-Spiel irgendwie so ein bisschen abschätzig über die Eintracht gesprochen hat. Ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch noch daran, was er genau gesagt hat? Leider nicht, nein. Mir ist es auch jetzt erst wieder eingefallen, weil ich mir gedacht habe, wieder mal, wenn es angesprochen hat, Schalke hat jetzt so viele Spiele verloren und hat dann gesagt, oh, das erste Spiel, das ist schon irgendwie, da hat es irgendwie so dargestellt, als wäre das peinlich für Schalke gegen Eintracht zu verlieren. So in der Art, so von wegen, die Eintracht, die ist so schlecht und jetzt haben wir hier auch noch verloren, das ist umso ärgerlicher. Ja, bum, bum, bum, 5 Wochen später hat besagte Eintracht 10 Punkte mehr. Deswegen wollte ich ihn jetzt hier so als nur ein bisschen, um ihn zu ärgern, nominieren. Aber die nächste Nominierung werde ich aufrechterhalten. Das ist der, ich weiß gar nicht, was für eine Position der da hat, weil das Konstrukt ein bisschen unübersichtlich ist, aber der Vorstandsvorsitzende von Raba Leipzig, Herr Minzlaff, weil er nach dem Köln-Spiel in dieser eh schon aufgeheizten Dings-Situation, ich glaube tatsächlich, der hat Stadionverbot für die Leute gefordert, die da eine Sitzblockade gemacht haben. Was ist das denn? Ich hatte das nur aus dem Podcast, den wir gleich noch auf der Empfehlungsliste entnommen haben. Er war ja auch derjenige, der irgendwie gesagt hat, dass quasi Sitzstreik die Vorstufe ist zum Werfen von Steinen. Ja. Also da hört es doch auch total auf. Also ja. Im Osten Deutschlands hat man ja manchmal eine recht komische Vorstellung von, also ich muss aufpassen, was ich sage. Vorsichtig, Marvin. Ich kann dir meine Filterungsatmung beibringen. Aber von unserem Rechtssystem hat man da das ein oder andere Mal wirklich merkwürdige Vorstellungen und auch er scheint sich da dementsprechend anzuschließen. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen, aber es hat schon einen Grund, warum ich den Namen zuvor nicht kannte. Ja. Stimmt, ja. Und wenn wir jetzt aber schon dabei sind, da gibt es ja auch unglaublich viele Spezialisten, die sich auch mittlerweile natürlich reflexartig berufen fühlen, was zu sagen, gerade auch zu dem Rasen-Leipzig-Thema. Und da gibt es den Fußballphilosophen Wolfgang Eilenberger. Ey, stimmt. Ich habe den Text hier, ich lese ihn gleich vor. Ja, und ich denke, ja, man sollte sich, das Problem ist, weißt du, ich will eigentlich nicht den Text zum Lesen geben für euch, weil da bekommt er Klicks. Und Klicks bedeuten im Endeffekt Zustimmung. So, also müsste man eine Möglichkeit schaffen, dass er nicht Klicks bekommt, ihr es euch aber trotzdem mal durchlesen, eure Meinung bildet dazu, zu dem gesammelten dummen Bubble, den er da von sich gibt zum Thema Rasen bei Leipzig. Ich habe das Gefühl, einige Leute überdrehen bei dem Thema sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und er macht da wieder ein neues, also er überdreht da komplett. Aber es ist nicht das erste Mal, dass der Fußballphilosoph, ja, er ist wirklich Fußballphilosoph, da nicht mal irgendwie gefühlt nicht mal Latten im Rost hat. Nun ja, ich bin einigermaßen konzertiert. Ich glaube, der ist aber jetzt, ich nominiere ihn mit dir zusammen. Ja. Aber der war, glaube ich, schon mal bei uns auch. Also er hat sich damals zum Thema Klopp auch ganz merkwürdig geäußert. Also er ist, ich hatte ihn damals, glaube ich, so genannt, das ist wie einer, dessen Meinung will eigentlich gar keiner hören, er sagt es trotzdem. Also ähnlich wie ich. Nein, aber der ist so ein, also ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Also wenn ich mir das durchlese, was er da geschrieben hat, das ist teilweise echt merkwürdig, was also du jetzt angesprochen hast. Titel, wer RB hasst, hasst sich selbst. So, und ist jetzt halt auch mal kompletter Bullshit. Ja, da kriegst du nichts bei dem Titel, also ernsthaft. Ja, aber wenn man das liest, der führt das ja dann auch im letzten Absatz aus. Also er sagt ja, dass quasi eigentlich die Leute nicht RB hassen, sondern die hassen ihre eigenen Vereine. Und das ist ja völlig, was ist das denn? Was ist das für eine küchenpsychologische, ganz beschränkte Analyse? Also naja, da geht er ja ein bisschen drauf, dass man quasi eifersüchtig drauf wäre, aber es ist ja eigentlich genau umgedreht, sondern man ist ja quasi, man hat ja Angst vor dem, was die Konsequenz nachher aus solchen Konstrukten sind, wenn man sieht, was Leipzig da jetzt macht, was der Kerl da mit 1860 jetzt und so weiter vorhat, wo man einfach eigentlich die Gefahr, das war ja auch das, was der Herr Lost in Nippes in seinem aktuellen Podcast mit dem Rote Brause-Blogger da angesprochen hat, dass man einfach Angst hat davor, dass das quasi ja auch bedeutet, dass die eigenen Vereine, die bislang ohne solche Möglichkeiten ausgekommen sind, sowas zwangsläufig in 3 bis 5 Jahren auch brauchen, weil du ansonsten halt wirklich gar keine Chance mehr hast und dann irgendwo dritte Regionalliga Süd spielst. Ja, natürlich ist es ein Mischkonzept. Also es ist natürlich auch so, dass ich meinen eigenen Verein ja, wie wir das hier schon regelmäßig erleben, natürlich auch kritisiere für gewisse Inhalte, die suboptimal gelöst werden. Ne? Ist doch ganz klar. Aber was mich, also persönlich, wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht auch dieses Thema ein bisschen ins Ad Absurdum führen, also wir werden auch nochmal über Rasenball sprechen, aber was für mich natürlich ein großes Problem ist, ist halt, dass die den Jugendbereich ab 14, 13, 14-Jährigen, dass sie die beiden 14-Jährigen schon ansprechen, 15-Jährigen, ob die zu den Vereinen wechseln wollen, das ist ein massives Problem und da müssen wir drüber sprechen und wir müssen Regelungsmechanismen finden, dass die Vereine, die die Kinder davor ausgebildet haben, dass die nicht komplett mittellos dargestellt werden, werden, sondern dass die dementsprechend entschädigt werden, weil du kannst ja erst ab einem gewissen Alter eine Ablösesumme fordern und davor gehen die halt einfach so, wo das Geld ist. Ich bin wirklich bereit und ich bin wahrscheinlich offener als viele andere, um Rasenball Leipzig vielschichtig zu diskutieren, aber das ist für mich ein Punkt, wo es halt aufhört, wo man auch die Vereine, die Traditionsvereine oder die sonstigen anderen Vereine, die kleinen Vereine vielleicht auch, die irgendwie Spiele aufbauen, schützen muss und man muss einfach Regelungsmechanismen finden, um dann aber auch zu sagen, okay, man kann es ja nicht verhindern, dass der junge Spieler weggeht, aber was weiß ich, wenn der dann in der Bundesliga spielt, dann bekommt der Verein, der ursprünglich ausbildende Verein, so und so Entschädigung oder sonst was. Also irgendwas muss es da geben. Ich bin ja auch, bin jetzt nicht derjenige, der die Regelungsmechanismen entwirft, aber da muss irgendwas her, denn das ist für mich das ganz große Problem, dass sie momentan Bundesliga spielen und dass sie das ganz gut machen und dass sie aber übrigens auch komisches Geschacher mit, das wissen wir ja auch, mit den österreichischen Vereinen machen. Also da gibt es natürlich, muss man auch drüber sprechen, aber teilweise habe ich sogar Respekt für die Leistung. Aber wie gesagt, für mich ist es einfach problematisch, diesem ganzen Jugendkonstrukt, da muss eine Lösung her. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich selbst für meinen eigenen Verein halte. Was willst denn du? Als Mama, du musst nicht aus jedem Mist irgendwie was Psychologisches herausklappbüsteln, aber das hängt auch damit zusammen, dass der natürlich auch seine Scheiße verkaufen will. Ne? Ja, auch ganz klar. Und bei so einem Thema kann man sich wunderbar abarbeiten. Ja. Der 50. Kommentar zu den Flüchtlingen, der 100. Kommentar zu Red Bull. Natürlich sind es halt Themen, die irgendwie eine gewisse Öffentlichkeit ansprechen. Und das ist halt auch nur Self-Marketing. Ja? Keine Ahnung, wie er wirklich dazu steht, ob das wirklich seine Meinung ist oder ob er nur meint, dass er jetzt hier irgendwie für Aufruhr sorgt. Im Endeffekt freuen die Leute sich bei der Zeit, dass der Artikel angeklickt wird und dann skippt ihm im Endeffekt recht. Das ist für mich übrigens das eigentliche Problem, dass wir auch lernen müssen, als Gesellschaft Scheiße mal zu ignorieren. Ja, wir müssen, das ist sowieso das Ding, wir müssen aufhören, Scheiße hochzukochen, wenn ich mir darüber nachdenke, über die Kuttler, diese dämliche Leipziger CDU-Frau, ja, was sie für beschissene Tweets schreibt, dass die total hirnverbrannt ist, ist doch ganz klar. Vielleicht muss ich aber dann auch mal aufhören, die ganze Zeit über die Person zu reden, ja, oder sie vielleicht noch zu retweeten. Da fühlt sie sich natürlich bestätigt, wie unsere Erika Steinbach hier aus Frankfurt, was immer noch peinlich ist. Vielleicht muss ich so Leute auch einfach mal ignorieren, muss sagen, weißt du was, wie ich als kleines Kind Scheiße gebaut habe, bin ich in die Ecke gekommen, so, ja, stell dich mal in die Ecke. Die müssen sich in die virtuelle Ecke stellen und einfach mal darüber nachdenken, was die ganze Zeit für eine Scheiße machen. Sorry. Ja. Ist absolut nichts hinzuzufügen. Das ist ein Thema, da könnten wir jetzt gerade noch eine neue Sendung drüber machen. Das ist ja. Wir sind auch jetzt schon echt eskalativ unterwegs hier, ja. Ja, ich bin. Also, das Thema ist wirklich, man kann das auch gar nicht. Du wirst es ja nicht auflösen können. Es gibt Pro und Contra. Es gibt Sachen. Das Ding ist halt, diese übertriebenen Reaktionen, die es gegen RBA Leipzig gibt, die liefern den Sympathisanten ja auch genug Material, wo die zu Recht anmerken, das ist übertrieben. Und ja, das ist das, was der Marvin sagt. Also, das soll, also, wenn, also, du hast den Bock, hast schon angesprochen, wir haben ihn ja, ich habe ihn ja auch, glaube ich, in die Empfehlungsliste gesetzt. Hast du? Lost the Nippes mit dem Rote Brause-Blogger, der ja auch ziemlich differenziert an die Sache rangeht, der auch jetzt meines Empfindens nach kein Dummschwätzer ist, mit ihm darüber diskutiert. Und selbst er ist bei gewissen Argumenten, ist ihm nichts anderes eingefallen, als zu machen. Ja, das ist so. Es gibt Punkte, valide Punkte, die du gegen RBA Leipzig sagen kannst. So, das müssen alle akzeptieren, genau wie ich akzeptieren muss, dass die meisten Aktionen gegen die, ja, ich sage schon wieder RBA, das ist ein bisschen umständlich, dass die überzogen sind. So, aber das heißt doch nicht, weil es jetzt übertriebene Reaktionen gegen die gibt, heißt es doch nicht, dass ich nicht trotzdem eine gemäßigte Kontrameinung gegen Leipzig haben darf oder was soll es heißen? Aber so empfindet man das ja. Also du empfindest das ja so, wie von wegen, wenn ich jetzt sage, ich kann Red Bull Leipzig echt nicht leiden und ich kann die Funktionsträger dort auch nicht leiden. Ralf Rangnick ist für mich am Rande, ja, kann sich jetzt jeder denken, jenseits von Gut und Böse teilweise, meiner Meinung nach. Und das kann ich doch äußern. Also es ist doch, natürlich. Das heißt doch nicht, dass ich jetzt hier zu Hause einen Bullenkopf abschneide und den von meinem Balkon werfe und fotografiere. Also das gibt doch immer, und die Leute müssen mich ja auch nicht überzeugen. Die ganzen Leute werden doch überleben, wenn es Leute gibt, die das nicht gut finden und auch zu Recht nicht gut finden. Weil wenn der Fußball, wenn das der Fußball werden soll, mit den Zuschauern, die da angezogen werden, dieses Publikum, ja, dann ist es halt irgendwann so. Aber ich darf doch sagen, es gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber es wird halt so sein und es wird auch, glaube ich, gar nicht zu verhindern sein. Es gibt, wir leben in einem Land, wo wirklich, wo ganz viele Leute DSDS schauen. Und die finden Mario Barth lustig. Und die finden, die kaufen sich Camp David Sachen von Dieter Bohlen. Und keine Ahnung, das ist, muss ich auch akzeptieren. Aber dann, ich gucke es halt nicht. Also ich gucke mir dann Mario Barth, ich versuche es zu vermeiden. Ich versuche auch DSDS zu vermeiden. Und es ist so in Ordnung. Und ich kann Red Bull Leipzig damit auf, jetzt habe ich Red Bull gesagt, auszusehen. Ich kann sie doch auf eine Stufe stellen. Für mich ist das DSDS der Bundesliga. Und es wird hochprofessionell gemacht. Nur ist das für mich arg steril und hat damit nichts zu tun. Und das wird trotzdem immer so dargestellt wie, ja, wir versuchen stetig zu wachsen. Meine Güte, die haben... Soll mir doch einer mal auflisten, was die an Geld rausgeblasen haben. Es ist doch in Ordnung. Die respektable Leistung steckt darin, dass Wolfsburg auch so viel Geld rausbläst und auch nicht von der Stelle kommt und wahrscheinlich jetzt von denen überholt genau. werden. So. Aber das heißt doch trotzdem nicht, nur weil mein Verein das schlecht macht und ein anderer Verein, der ähnliche Voraussetzungen wie Wolfsburg hat, das auch schlechter macht als die, heißt es doch noch lange nicht, dass ich das gut finden muss. Weil es irgendwann trotzdem in der Bundesliga, sei gesagt, wie der René vorhin angesprochen hat, wo dann ja wahrscheinlich kommt dann hier noch ein Investor und dann da und bla bla bla bla bla. Ja, und dann hast du irgendwann, ja, wo will denn die Bundesliga damit hin? Und für mich ist trotzdem Red Bull unsympathisch. Ich sag's halt so, wie es ist. Ich find's sehr, sehr, sehr unsympathisch. Das Auftreten, das Konzept, der Grund dieses Vereins, in Anführungszeichen, ich find's unsympathisch und die haben natürlich gewisse Vorteile, weil die gewisse Regeln sich so zurecht dehnen, wie die wollen. Und ich finde das Beispiel, was in Österreich, wo es angefangen hat, jetzt gesehen wird, die lassen jetzt, ja, jetzt Salzburg interessiert jetzt schon da gar keinen mehr. Und meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass er irgendwann Leeds United kauft, weil er merkt, dass die Bundesliga doch nicht irgendwie so weit wächst, wie er sich das vorgestellt hat, wie die DFL das auch will, weil die nicht die Stahlkraft von der Premier League hat und auch nicht die Vereine an der Spitze dann irgendwann, die ganz viele in Auslands verkaufen. Und dann geht er zu Leeds United und macht es in der Premier League. Und dann will ich mal sehen, was in Leipzig übrig bleibt. Und dann wirst du auch sehen, weil dann offengelegt wird, dass dieser Verein trotzdem aus ganz vielen Teilen aus Plastik besteht, weil dann werden die Leute da auch nicht mehr hingehen, und dann finden die das auch nicht mehr so interessant, dahin zu gehen. Weil gerade lebt Leipzig ja auch noch von diesem Ding, was Hoffenheim am Anfang auch hatte. So eine Mischung zwischen Begeisterung, weil die gut spielen, und Ablehnung, weil die da unnatürlich hingekommen sind. Ja, und wo ist Hoffenheim jetzt? Ja, die hängen jetzt da rum. So, ja, bockt fast keinen mehr. Die blockieren eigentlich einen Platz in der Bundesliga. Die blockieren da ist jedes Mal ein Spiel, was langweilig ist. Wolfsburg genauso. Ja, und irgendwann werden es halt mehr Vereine und dann ist ja in Ordnung. Ich löse mich jetzt hier nicht in Selbstmitleid und Selbsthass auf, weil mir bleibt es ja frei, das zu schauen. Das ist ja nicht so, dass die Leipzig ist ja Gott sei Dank nicht so wie die AfD, die du nicht loswerden kannst, weil irgendjemand die wählt, sondern ich habe ja die Entscheidung, ich kann mir das nicht anschauen. Das ist doch auch in Ordnung. Und trotzdem finde ich trotzdem, dass man das sagen darf, auch wenn viele Leute das übertrieben machen, aber ich lehne es trotzdem ab und das heißt ja nicht, dass die da nicht an gewissen Stellen sehr professionelle Arbeit leisten und dass viele Vereine sich davon was abschneiden können und Rangnick wahrscheinlich auch lieber dort arbeitet, weil er da machen kann, was er will und weil er da nicht mit diesen nervigen Strukturen, die du wahrscheinlich auf Schalke hast, die wahrscheinlich verhindern, dass Schalke irgendwie professionalisiert wird, weil da viel zu viel verkrustet ist. Das hat Leipzig ja nicht und deswegen können die auch so gut machen. Frei von den ganzen Traditionsgelaber und so, können sich so neu empfinden. Ich kann es trotzdem blöd finden, weil es einen Wettbewerb aufweicht, weil da Spieler zwischen Salzburg und Leipzig hinterhergeschoben werden für 15 Millionen Euro und die Argumente, die dagegen kommen, die ich bis jetzt gehört habe, die sind ziemlich flach, finde ich. Also da so von wegen zu sagen, ja, Der rote Browserblogger hat, glaube ich, zum Lost in Nippes gesagt, ah ja, dann Köln muss den Cater halt finden, wenn er schon 2 Millionen wert ist. Was ist das für ein Argument? Also, was ist das für ein Argument? Warum macht Leipzig das dann nicht auch? Also, was soll das? Es ist ja trotzdem so, dass Leipzig einen Wettbewerbsvorteil hat. Die wollen ganz schnell nach da oben, weil die Werbung machen wollen. Das können die nicht leugnen. Und ich glaube, was sympathischer wäre, wenn die das einfach zugeben würden. Aber ähnlich haben die haben denselben Reflex wie Wolfsburg. Wolfsburg sagt ja auch immer, wir blasen gar nicht so viel Geld raus, wie immer gesagt wird. Das stimmt doch gar nicht. Man muss sich doch nur weil jetzt mal De Bruyne so viel Geld und Dzeko damals verkaufen. Wolfsburg macht aus dem Geld, was sie einsetzen, sehr, sehr wenig. Es tut mir leid. Und Leipzig macht es besser. Das heißt trotzdem nicht, dass ich Leipzig toll finden muss. Nur weil die es besser einsetzen, was zumindest heißen. Die haben auch interessante Spieler. Also, naja gut. Wie gesagt, wahrscheinlich habe ich auch die Hälfte vergessen und viel, was ich gesagt habe, macht vielleicht auch keinen Sinn. Aber es ist trotzdem so, ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Es muss trotzdem immer noch erlaubt sein, Raba zu kritisieren, obwohl es viele übertrieben und an der falschen Stelle machen. Genau, und um zu vermeiden, dass du Dinge vergessen hast, hört euch doch einfach die aktuelle Folge des Bockcasts an. Das ist nun mal die Nummer 65. Geht etwas über eine Stunde. Ich fand es sehr hörenswert. Und dann kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden, weil das unterscheidet ja, sind schlaue Menschen von dummen Menschen, dass sie in der Lage sind, sich eigene Meinungen zu bilden. Von daher gehört zu den Schlauen, macht euch eine eigene Meinung und die darf dann auch jeder gerne sagen. Den Punkt, ob man da jetzt zuhören muss oder nicht, den darf dann auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Was haben wir denn noch auf unserer Empfehlungsliste? Du möchtest an der Umfrage anknüpfen, Basti. Achso, ja. Ich habe noch einen kleinen Artikel, da muss ich an dich denken. Das stimmt, wenn du an mich denkst. Ich glaube von RAN oder 90 Minuten irgendwas, also sowas, auf jeden Fall sowas. Ja. Da gibt es einen Artikel, wo beschrieben wird, wo ich zugeben muss, auch an gewissen Stellen nicht ganz wasserdicht, aber wo beschrieben wird, dass Pro Evolution die bessere Wahl ist als FIFA, weil entscheidend ist immer noch auf dem Platz, gell? Und da ist die Spielphysik und die Varianten, das Variantenreichtum bei Pro Evolution halt immer noch höher als bei FIFA. Ich sehe schon, wir kommen da um eine geneigte Sonderfolge, die wir dann mit dem David zusammen machen müssen, nicht drum rum und werden mal dieses ganze Universum, wir können ja auch mal FIFA, zocken, also, Pro Evolution und auch diesen Fußballmanager werden wir da mal aufdröseln. Ich befürchte, das wird so eine tagesfüllende Sendung werden. Aber bevor die Leute jetzt sagen, ich wäre genauso schwarz-weiß verbohrt wie das, was ich vorhin kritisiert habe bei Diskussion, ich habe auch beides. Also ich bin nicht so einer, der dann sagt, ich bin nicht einer, der sagt, ich gebe FIFA gar keine Chance, sondern warum sollte ich FIFA nicht spielen, wenn es besser ist, aber es ist leider, wenn... Hast du gerade eben gesagt, du solltest FIFA spielen, weil es besser ist? Habe ich das richtig verstanden? Nein. Hast du gesagt. Ich habe es aufgenommen. Nein, ich würde FIFA ja nicht spielen, wenn es besser wäre. Das meine ich damit. Ja, es ist also doch besser. Hast du es doch gesagt. Nee, ist es ja nicht. Deswegen spiele ich es ja nicht. FIFA ist natürlich vom Drumherum besser. Das muss ich auch zugeben. Die haben bessere Lizenzen und alles. Und dieser neue Modus mit diesen Karrieren, den klingt auch ganz interessant. Nichtsdestotrotz ist, was da auf dem Platz passiert wird, da ist für mich Pro Evolution trotzdem mehr Simulation und kommt an die Realität sehr, sehr viel näher. Allein was den taktischen Bereich, was die Ballphysik, was die Ereignisse im Spiel betrifft, kommt es meiner Meinung nach sehr nah. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen ist das nicht wichtig, die wollen lieber Spielspaß haben. Genau. Und mit, also das ist, ich glaube, da treffen einfach zwei große Lager aufeinander. Ich meine, das siehst du ja auch bei diesen ganzen Welten, das hatte Marvin ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, mit diesen ganzen Fußballmanagern. Früher hattest du Anstoß oder einen FIFA-Fußballmanager, da ging es um den Spielspaß und heute hast du diesen Football-Manager, wo du irgendwie 248 Dinge granular einstellen kannst. Das ist natürlich für den geneigten Taktikmenschen, der irgendwie drei Taktiktafeln rund ums Bett stehen hat, weil er sonst nicht schlafen kann, ist es natürlich ideal, aber für den, der halt einfach mal abends Bock hat, eine Stunde irgendwie auf ein Fußballspiel, da geht es halt auch einfach zu weit. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund und auch gut so, dass wir dann diese zwei Lager haben und es macht halt auch wenig Sinn, die beiden Dinge da jetzt wirklich krampfhaft miteinander vergleichen zu wollen. Ja, wir machen es, weil es Spaß macht, aber das war es dann auch. 2016 haben und reden immer noch über Pro Evolution Soccer und FIFA. Ich glaube, da haben wir schon irgendwann zu Super Nintendo, so eine N64 und PS1-Zeiten drüber gesprochen. Ja? Also es gibt echt Dinge, da war das doch einfacher. Das eine gab es nur auf der Plattform und das andere gab es nur auf der Plattform. Ja? Also. Zu dieser schnelllebigen Zeit zum Glück Dinge, die sich nicht so verändern. Also ist da auch mal an der Pfanne gelegt. Ganz kurz zu Schalke. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, die hatten ja auch mal nicht so gute Trainer. Eigentlich so gute Trainer, den der fast mal bei uns gelandet wäre. Roberto Di Matteo. Der ist jetzt übrigens im Kreuzfeuer in der ersten Villa. Weil die haben halt auch irgendwie dummerweise 58 Millionen in der zweiten Liga ausgegeben. Ja, und krebsen trotzdem nur unten rum. Also wenn die Perversion in dem Fußball weitergeht, und dann auch Zweitligisten die Möglichkeit haben, 58 Millionen auszugeben. Also mal schauen, wie das Rad weitergeht. Was haben wir denn noch? Eins haben wir noch auf der Empfehlungsliste, das hat Basti reingetragen, das hätte ich aber spätestens vorhin jetzt auch noch reingeschrieben. Und zwar, wer sich noch an die Artikel von unserem guten Freund Glas Rehse, auch bekannt als Sportkultur, erinnert, der gerne mal so Spieltagszusammenfassungen in GIFs gemacht hat, der wird sich jetzt freuen. Die Kollegen von Elf Freunde haben das auch gemacht für den 5. Spieltag unter dem wunderbaren Titel Gif mich die Kirsche. Jetzt immer dort zu finden. Genau. Sind jetzt da so ein paar wunderbare Zusammenführungen des aktuellen Spieltags. Die Eintracht ist auch mit drin. Also auf jeden Fall etwas, was man sich angucken sollte. Ich hoffe, dass die das jetzt durchziehen und das für jeden Spieltag machen. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was wir hier zumindest auf die Eintracht bezogen auch tun. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, also was es da für GIFs gibt. Huiuiui. Immer wieder überraschend. Huiuiui, da schaue ich doch mal rein. Ja, es genau. Ich hätte hier einen anderen Einspieler, der passt da auch so ein bisschen, glaube ich, rein. The best word I can say, but will describe this one. I see what you did there. Yeah. Gut, dann kommen wir so ziemlich auf die Zielgeraden der heutigen Folge. Die ist auch echt lang geworden, aber das ist ja das, was ihr da draußen auch immer wieder wollt. Ich will noch. Aber nicht, haben noch gar nicht über Wrestling gesprochen. Ja, das macht ihr bitte in eurem Wrestling-Podcast, den ihr ja seit Wochen bereits vorbereitet, nehme ich an. So halb, naja. So halb. Genau. Geistig. Wie andere Dinge, die wir auch noch vorbereiten müssen. Aber das führt an dieser Stelle zu weit. Achso, meinst du einen eisernen Steg? Ja? Ich versuch's zu vermeiden, es auch Thema, zu Thema wieder aufgemacht. Ja, du. Was ja ich. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Genau. Basti ist leider, seitdem er in diesem Kuchenladen arbeitet, so ein bisschen ja, ich kann, aus seiner Bikini-Figur rausgewachsen. Das muss er jetzt erstmal wieder. Ja, ich kann über den eisernen Steg rollen. Das kommt aber auch nur, weil du ständig irgendwie Leute zum Kuchen einlädst, Marco Russ oder sowas zum Beispiel. Ja. Gut, aber was ich eigentlich sagen wollte, was wir nämlich noch aufarbeiten müssten, ist das Thema mit dieser Umfrage. Ich habe da eine Auswertung gemacht und würde das gerne in ein wunderbar grafisches Kleid bringen. Bin da aber leider doch eher... Grafisch, so, das würdest du es gerne bringen. Ja, ich bin da leider mit so zwei linken Händen gesegnet, weswegen ich euch da draußen fragen wollte, wenn jemand bereit ist, mir da so ein bisschen zu assistieren und jetzt nicht so ganz unbegabt ist, was Photoshop und Co. angeht, der möge mich doch bitte mal anschreiben oder einen Kommentar unter die Sendung schreiben, Twitter, Facebook und so weiter, kennt ihr ja schon alle. Von daher, wenn da jemand dabei ist, melden und das soll dann auch nicht ganz unentlohnt bleiben. Und dann hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen ein Experiment gemacht, indem wir einfach mal so ein bisschen Berichterstattung rund um das Spiel gemacht haben, was ja vom Feedback her zumindest bei euch allen ganz gut ankam, was allerdings, wie ich jetzt auch sehen konnte, dass in den letzten 2-3 Folgen so die Abrufzahlen ein bisschen zurückgingen, was uns so ein bisschen auch dazu gebracht hat zu überlegen, ob es vielleicht Sinn macht oder ob ihr das annehmen würdet, wenn wir einfach mehr solcher Formate rund um Spiele irgendwie bringen. Wir werden da demnächst dann auch mal so eine kleine Umfrage, eine Umfrage noch nicht fertig, dann kommen wir schon mit der nächsten um die Ecke, machen. Einfach nur mal, um so ein bisschen zu wissen, was denn Dinge sind, die euch da draußen interessieren und ob wir da vielleicht einfach ja, unsere Formatmöglichkeiten ein bisschen umgestalten sollten. Also da einfach mal bei Gelegenheit auf dieses Facebook, Twitter und so rausgucken. Da werden wir den Link dann auch posten. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, das in der Post-Production zu dieser Sendung schon online zu haben, aber das holen wir dann relativ schnell nach, sodass ihr dann einfach auch die Möglichkeit habt, uns dann mal so ein bisschen Feedback zu geben, weil mich schon gerade interessieren würde, was das ist, was ihr da draußen auch hören wollt. Wenn die Zahlen runtergehen, ist das ja immer so ein Indiz dafür, dass wir vielleicht irgendwas nicht ganz richtig gemacht haben in den letzten Folgen. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber es könnte ja vielleicht so sein. Das ist wie bei der Eintracht. Die Eintracht spielt auch gut und es kommen trotzdem nur 45.000 Zuschauer gegen die Hertha bei bestem Wetter. Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es die Hertha war und die das halt auch noch in ihren Köpfen haben. Ja. Aber gut. Da kommen wir wieder an den Anfang der Sendung zurück, da wollen wir jetzt... Ich glaube, die Leute hören uns nur, wenn die Eintracht verliert, weil das ist ja oft der Vorwurf, dass wir nur lustig sind, wenn die Eintracht verliert und wenn die Eintracht das gewinnt, dann leiden wir mit darunter. Ich finde uns eigentlich immer lustig. Oh, es gibt gute und schlechte Tage. Genau. Genau, bevor wir jetzt hier von dem einen ins andere rausrutschen, würde ich sagen, machen wir so langsam den Sack zu. Den Dennis haben wir unterwegs sowieso schon verloren. Der muss noch seiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen denen, die gespendet, supportet und kommentiert haben. Behalte das doch bei. Also muss jetzt nicht jeder spenden, aber zumindest über Kommentare und Feedback freuen wir uns extremst. Vor allen Dingen auch Empfehlungen oder Bewertungen bei iTunes sind immer gerne gesehen, damit man da einfach auch in die Charts wieder so ein bisschen nach oben kommt. Alle Links zu dieser Sendung findet ihr unter eintracht-podcast.de und dort klickt ihr bitte auf die Folge 239, deren Titel wir uns gleich noch ausdenken werden. Ich sage wie immer Danke an die drei Herren, die heute mit dabei waren. Wir müssen mal gucken, dass wir die Dame aus der Runde auch mal wieder motiviert bekommen. Die hat leider momentan auch ein bisschen viel um die Ohren, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder, bevor es dann in diese gar wundervolle Länderspielpause geht. Bis dahin, macht's gut. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!